Sie hören Nutzkind, geschrieben von Lamia Floß, gesprochen von Simone Strohmeier, veröffentlicht durch Audioparadies. Kennenlernen. Frankfurt am Main, Sommer 1980. Anna lernte Heinz kennen, während sie im Lokal ihres Onkels Franz aushalf. Ich existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Schlappekicker war in den 70er und 80er Jahren der Szenetreff schlechthin in Manhattan. Hauptsächlich Schwule trafen sich dort und auch die Prominenz gab sich die Klinke in die Hand. In der Luft, knapp unter der Decke, waberten dicke Rauchwolken, stinkend nach Nikotin und diversen anderen Ausdünstungen. An den tapezierten Wänden hingen gerahmte Bilder von Franz mit berühmten Persönlichkeiten, die alle schon bei ihm in seinem Etablissement gewesen waren. Aus den hohen, wuchtigen Lautsprechern dröhnte Nico Haags Schmidtchen Schleicher. Hätte Annas Mutter auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt, wohin sie ihre Tochter zum Arbeiten geschickt hatte, nachdem diese kurz zuvor auch ihre zweite Lehre ergebnislos abgebrochen hatte, sie hätte es sich im Nullkomma nichts anders überlegt und Anna so schnell wie möglich zurück in das beschauliche Nest in der Oberpfalz geholt. Doch Maria ging davon aus, dass ihr Bruder Franz in Frankfurt und damit rund 300 Kilometer von ihr entfernt ein gut gehendes Speiselokal führte. Der erste Teil, der mit dem Gutgehen, stimmte. Der zweite Teil nur bedingt, das mit dem Speiselokal. Heinz arbeitete als Koch im Schlappekicker und kümmerte sich nicht nur um die Einkäufe auf dem Wochenmarkt, sondern auch um die Speisekarte sowie die wöchentlich wechselnden Veranstaltungen, wie zum Beispiel Travestieshows, die zumeist hinter verschlossenen Türen stattfanden. Anna und Heinz lernten sich kennen, als Anna ihre erste Schicht hinter dem Tresen antrat. Kalten Kaffee hielt die Frau ohne Schulabschluss und mit abgebrochener Lehre für genau das, kalten Kaffee. Als sie für ihren Fauxpas von den Gästen und ihrem Onkel Franz Spott erntete, war Heinz der Einzige, der nicht lachte. Augenblicklich war es um den großen, gut aussehenden Enddreißiger geschehen, als er die 21-jährige Schönheit vom Land erblickte. Die Tatsachen, dass er beinahe 20 Jahre älter als die junge Frau war und eigentlich auf Männer stand, schob er beiseite. Erst heute Morgen hatte er eine Nummer mit einem heißen Engländer geschoben. Ein Schaudern der Erregung durchfuhr ihn, als er daran zurückdachte. Freddy war 4 Jahre jünger als er und Sänger einer Rockband, die aktuell in Frankfurt gastierte. Am Abend unterhielten sich Anna und Heinz angeregt über dies und das. Dass die junge Frau nicht auf den Mund gefallen war und ihr Herz auf der Zunge trug, gefiel ihm. Während die beiden sichtlich Spaß zusammen hatten, wurden sie aus der gegenüberliegenden Ecke des Lokals kritisch beäugt. Franz gefiel ganz und gar nicht, was er da sah. Unmöglich konnte er seiner Schwester davon berichten, was sich hier zwischen seiner Nichte und seinem Koch anbahnte, denn er war auf jede helfende Hand angewiesen. Wenn Maria seine Schwester von dem Techtelmechtel Wind bekam, würde sie Anna schneller von ihrer neuen Stelle als Kellnerin und Spülkraft abziehen, als er bis 3 zählen konnte. Das konnte und wollte er nicht riskieren. Lieber nahm er in Kauf, dass Heinz seine Nichte vögelte. Länger als ein paar Wochen konnte diese Liaison seiner Meinung nach ohnehin nicht dauern. Schließlich wusste er aus eigener Erfahrung um Heinz Vorlieben. Wie sehr sich Franz täuschen sollte, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. So oder so ähnlich wird sich das Aufeinandertreffen meiner Erzeuger abgespielt haben. Die Nummer mit dem Sänger der Rockband stimmt übrigens tatsächlich, auch wenn es meinen Vater einiges an Überwindung gekostet hat, darüber zu sprechen. Aber das Leuchten, das er dabei in seinen Augen hatte, war nicht zu übersehen. Er hat keine Sekunde davon bereut und ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Wer kann schon von sich behaupten, dass einer der größten Musiker überhaupt in einem steckte? Familie. Irgendwo in Hessen, Sommer 1981. Schlaue Menschen haben einmal berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, als Mensch und nicht etwa als Amöbe oder Eintagsfliege geboren zu werden, statistisch gesehen bei etwa 1 zu 400 Trilliarden liegt. Eher knackt man 6-mal hintereinander den Lotto-Jackpot, als Mensch zur Welt zu kommen. Ausgehend von oben genannter Berechnung, wie hoch mag wohl die Wahrscheinlichkeit sein, als Mensch in ein Umfeld hineingeboren zu werden, das von psychischer und physischer Gewalt, sexuellem Missbrauch sowie Lügen und Manipulation dominiert wird? Unberechenbar, wie es scheint, und doch habe ich den fucking Jackpot geknackt. Am Pfingstmontag erblickte ich das Licht der Welt und wünschte mir nichts sehnlicher, als von liebenden Armen umfangen zu werden. Was mir entgegenschlug, waren von der ersten Sekunde an, in der ich selbstständig atmen konnte, Kälte, Hass und ein Plan, in dem ich eine der Hauptrollen spielen sollte. Mein Vater Heinz war da eine Ausnahme, jedoch hatte er keine Chance, sich meiner Mutter Anna zu widersetzen, also spielte er das Spiel mit. Nur ein Spiel. Was meine Körperpflege und Versorgung anging, so waren die paar Tage im Krankenhaus bestimmt die besten Tage meines Lebens. Mein Martyrium begann an dem Tag, an dem meine Mutter zusammen mit mir aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Home, sweet home. Von meiner 18 Jahre älteren Halbschwester, die damals kurz nach meiner Geburt ein Jahr lang bei uns gelebt hat, habe ich erfahren, dass mit mir von Beginn an nicht zimperlich umgegangen worden war. Meine Mutter war wohl eine von der Sorte, die dachte, dass die Gewichtsbezeichnung auf den Windelverpackungen sich auf deren Fassungsvermögen anstatt auf das Gewicht des Kindes bezog. Hätte meine Schwester nicht hier und da mal für frische Luft an meinem Hintern gesorgt und mir frische Pampers verpasst, mir würden vermutlich noch heute die vollgeschissenen Windeln am Arsch kleben. Während Vater in der Arbeit war und die Kohle ranschaffte, die meine Mutter mit beiden Händen zum Fenster rauswarf, war ich auf Gedeih und Verderb den Launen meiner Mutter ausgesetzt. Stundenlang schreiend musste ich in meinem Bettchen ausharren, und so war mein erstes Jahr auf dieser Welt hauptsächlich von Schreien, Schlafen und Kacken geprägt. Zu essen gab es nur das Nötigste, damit ich nicht verhungerte. Hier und da kümmerte sich meine Halbschwester um mich, die jedoch mit ihren 18 Jahren andere Dinge im Kopf hatte, als ihre kleine, plärrende Schwester zu versorgen. Schließlich wäre das ja die Aufgabe meiner Mutter gewesen. Der Bruder. In der Nähe von Kitzingen, Frühsommer 1982. Ich selbst kann mich natürlich nicht daran erinnern, wie es war. Anhand von Erzählungen meiner Halbschwester konnte ich einiges rekonstruieren. Aber hört selbst. Am 29. Mai 1982 kehrte meine Mutter mit einer Babytrage nach Hause zurück. Darin lag ein schreiendes Etwas, das alle Aufmerksamkeit für sich beanspruchte und dafür sorgte, dass ich schon früh auf die harte Tour lernen musste, dass es an der Zeit war, mich schleunigst allein zu beschäftigen, denn ich würde in Zukunft viel Zeit damit verbringen. Da unsere Halbschwester bei uns wohnte, teilten mein Bruder und ich uns ein Zimmer, was an und für sich nicht tragisch war. Allerdings wurde ich jedes Mal, wenn mein kleiner Bruder wach wurde, ebenso mit wach und machte natürlich entsprechend Rabatz. Er wurde gehutscht und verhätschelt und ich bekam Schelte. Zu der Zeit ging es bereits los, als ich in einem Alter war, in dem es mir unmöglich war, die Geschehnisse auch nur halbwegs einzuordnen. Schmierfink, 1982, 1983. Mittagsschlaf mit Vater war etwas, worauf ich mich freute. Ich schlief gern und machte keinen Zirkus, was das anging. Es blieb mir im Prinzip auch gar nichts anderes übrig, als mich zu fügen, denn hätte ich mich dagegen gesträubt, es hätte nichts geändert. Also habe ich mich daran gewöhnt zu schlafen. Es musste 1982, 1983 gewesen sein. Zumindest war ich schon in der Lage, mich selbstständig meiner Windel zu entledigen. Aber ich wusste noch nicht, dass der braune Inhalt darin weder Farbe noch Knetmasse war, aber das war mir egal. Vater schlief und ich zierte die Raufasertapete hinter dem Kopfteil des Bettes mit meinen Kritzeleien. Eine Art frühkindliche Höllenmalerei. Kleines Wortspiel. Leider kann ich mich selbst nicht mehr daran erinnern und kenne diese Geschichte nur aus Erzählungen. Da ich sie mehrmals und von verschiedenen Quellen zu hören bekam, gehe ich davon aus, dass ein Fünkchen Wahrheit darin steckt. Der Suppenwürfel, Anfang Juni 1982. Woran ich mich nicht erinnere, es aber dennoch weiß, aus Erzählungen von Augen- oder Ohrenzeugen. Der Wahrheitsgehalt dieses Vorkommnisses sei mal dahingestellt. Warum? Das erfahrt ihr am Ende. Mutter war gerade vor ein paar Tagen aus dem Krankenhaus gekommen und hatte dieses kleine schreiende Etwas dabei. Meinen Bruder Oliver. Stolz präsentierte sie den Stammhalter der Familie ihrer Mutter und es war gleichzeitig das erste Mal, dass ich meine Oma sah. Da ich ein Mädchen war, hatte man wohl keinen Grund gesehen, mich irgendwem und sei es der eigenen Familie vorzustellen. Oliver quäkte ununterbrochen, so dass ich mir die Ohren zuhalten musste. In einem unbeobachteten Moment ging ich an Omas Küchenschublade, von der ich wusste, dass sie darin die Maggi-Suppenwürfel, die großen, aufbewahrte. Mit flinken Fingern befreite ich das Ding aus dem Staniolpapier, das gar nicht so einfach abging, weil die übergeschlagene Folie verklebt war. Irgendwann schaffte ich es tatsächlich und steckte den Würfel meinem lauthals schreienden Bruder in dessen weit aufgerissenen Mund. Schlagartig verstummte er. Und zack! Schon setzte es eine Ohrfeige, die sich gewaschen hatte. Ich stolperte infolge der Heftigkeit des Schlages nach hinten und stieß mir den Kopf an einem der Griffe an den Schubladen, was mir eine Platzwunde am Hinterkopf bescherte, um die sich aber niemand weiter kümmerte. Schließlich musste der Suppenwürfel aus dem Mund des inzwischen verdächtig ruhigen Säuglings befreit werden. Der kleine Oliver presste seine Lippen mit aller Kraft zusammen und lutschte und saugte und zuzelte an dem Brühwürfel herum, als gäbe es kein Morgen mehr. Während der Befreiungsaktion schrie ich wie am Spieß, was aber niemanden interessierte. Auch nicht die Tatsache, dass ich am Hinterkopf blutete. Heute denke ich mir zu der Geschichte, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Besten gegeben wurde, Folgendes. Wer lässt ein Kleinkind mit knapp einem Jahr unbeaufsichtigt mit seinem nur wenige Tage alten Bruder allein? Wie schafft es ein Kleinkind mit knapp einem Jahr, die Folie eines Suppenwürfels innerhalb kürzester Zeit abzuwickeln? Woher weiß ein Kleinkind mit knapp einem Jahr, wo die ihr bis dato unbekannte Großmutter die Suppenwürfel aufbewahrte? Was, wenn das Kleinkind mit knapp einem Jahr stattdessen etwas anderes, viel Gefährlicheres erwischt hätte? Fragen über Fragen. Was mich jedoch manchmal zum Schmunzeln bringt, ist die Tatsache, dass mein Bruder heute so ziemlich alles mit Maggi isst. Wobei das nicht viel zu sagen hat, denn dann müssten etwa 30% aller Bundesbürger als Babys Suppenwürfel in den Mund gesteckt bekommen haben. Ich denke, die Geschichte ist einfach einmal zu oft erzählt worden und jetzt hält sie so ziemlich jeder für wahr. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Verschwunden. Winterschlussverkauf 1982. Woolworth, Karstadt, Hertie. Nichts, wo es etwas zu kaufen gab, war von meiner Mutter sicher. Nicht, dass sie etwas für mich oder meinen Bruder gekauft hätte. Nein, sie kaufte immer nur für sich selbst ein. Ich wurde sicherheitshalber mit einem Geschirr im Kinderwagen fixiert, so konnte ich wenigstens nicht davonlaufen, während Mutter sich durch die unzähligen Wühltische arbeitete. Der Kinderwagen samt Inhalt, mir, wurde beiseite geschoben, damit er nicht im Weg stand, und los ging's. Irgendwann ist mir der ganze Trubel wohl zu viel geworden und ich wollte nur in Ruhe schlafen, was in dem grellen Licht und der lauten Beschallung unmöglich war. Entweder hatte Mutter das Geschirr nicht richtig verschlossen oder ich habe es mit meinen etwas mehr als 1,5 Jahren geschafft, es zu öffnen und mich aus dem Staub zu machen. Jedenfalls war ich nach ihrer Shoppingorgie nicht mehr im Kinderwagen. Keine 10 Minuten später stand ein Großaufgebot der Bad Kissinger Polizei in der Woolworth-Filiale und riegelte alles weiträumig ab. Die gesamte Einkaufspassage in der Innenstadt wurde gesperrt, Passanten befragt, jeder noch so kleine Winkel durchsucht. Ergebnislos. Ich blieb verschwunden. Später habe ich mir manchmal vorgestellt, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich tatsächlich verschwunden geblieben wäre. Überall wäre es vermutlich besser gewesen als im Wirkungsfeld meiner Mutter. Aber das Schicksal war der Meinung, dass ich durchaus in der Lage war, das auszuhalten. Und so sorgte es dafür, dass ich 2,5 Stunden später wieder auftauchte. Wo man mich fand? Unter einem Wühltisch, In den damaligen Wühltischgestellen waren Schiebetüren mit Ware zum Nachfüllen angebracht. Ich nutzte die Gunst der Stunde, um eine solche Tür aufzumachen, hineinzukriechen und sie hinter mir zu schließen. Verschwunden. Einfach so. Wasser. Wie jedes andere Kind liebte ich es, in Pfützen zu planschen, in der Wanne zu hocken oder Schlammkuchen zu backen. Allerdings konnte ich noch nicht schwimmen und hielt mich von offenen Gewässern oder tiefen Schwimmbecken fern. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann es genau war, wer alles dabei war und wie alt ich gewesen sein mag. Möglicherweise war ich 3 oder 4 Jahre alt. Das Ereignis selbst ist heute noch klar vor meinen Augen, weil es sehr schlimm für mich war, nur die Umstände rund um das alles liegen ein wenig im Nebel. Ich war eben noch sehr klein. Wir waren im Urlaub in Italien, so viel weiß ich noch. Meine Eltern lagen am Strand, meine Mutter wie immer auf einer Liege, wo sie sich den ganzen Tag bedienen ließ, mein Vater auf einem Handtuch. Wo mein Bruder gerade war, kann ich nicht sagen. Gut möglich, dass er irgendwo anders am Strand unterwegs war. Mein Vater war in der Sonne eingeschlafen. Ich spielte nahe am Ufer mit meinen Sachen. Eimerchen, Schaufel und Förmchen. Da, wo die flachen Wellen auf den Sand trafen, konnte man am besten buddeln. Ich grub ein großes Loch und verpasste ihm einen kleinen Graben, durch den immer wieder neues Wasser ins Loch floss, sobald eine Welle kam. Von Wellen konnte man hier nicht mal sprechen. Das Mittelmeer war an diesem Strand eher ruhig wie ein See. Ein Erwachsener konnte gut 100 Meter weit hineingehen und das Wasser stand ihm dann höchstens bis zu den Knien. Was in meinen Kinderaugen eine Welle war, war in Wirklichkeit ein sanftes Schwappen, das alle paar Sekunden meine Sandgrube mit Wasser füllte. Dennoch hielt ich respektvollen Abstand zum großen Gewässer und ließ es höchstens meine Zehen umspülen, während ich dort hockte und fasziniert zusah, wie das Wasser immer wieder versickerte und neu einfloss. Irgendwann musste ein kleiner Wellenschwapp meinen Eimer erwischt und fortgetragen haben. Als ich mich das nächste Mal zu ihm umdrehte, trieb er dort, zwar nicht weit von mir, aber im Meer. Ich traute mich nicht hineinzuwarten und ihn mir zurückzuholen, aber meine Eltern zu fragen, traute ich mich auch nicht. Meine Mutter hatte sowieso keine Lust, sich zu bewegen, und mein Vater war eingeschlafen und ich wusste, was passieren würde, wenn ich ihn weckte. Das wollte ich nicht riskieren. Also versuchte ich, bei jeder kleinen Welle mit der kleinen Schaufel meinen Eimer zu erwischen, was ihn nur immer weiter von mir wegtrieb. Ich hatte dieses Sandkastenset von meinen Großeltern bekommen und war glücklich, dass ich es überhaupt hatte mitnehmen dürfen. Nun war der kleine Eimer weg. Ich fing an zu weinen. Davon wurde mein Vater wach und ich erschrak zu Tode. Warum musste ich nur weinen? Sofort verstummte ich wieder, aber es war schon zu spät. Mein Vater kam zu mir rüber und fragte harsch, warum ich denn jetzt schon wieder heulen würde. Ängstlich deutete ich auf den Eimer. »Na, dann hol ihn dir doch einfach. Das wirst du doch wohl können«, schnauzte er ungehalten. Ich war anscheinend so überfordert damit, dass ich wieder zu weinen begann. Ehe ich wusste, wie mir geschah, packte mein Vater mich an einem Hand- und an einem Fußgelenk, als wollte er Flugzeug mit mir spielen, und hob mich hoch. Mich so über das Wasser haltend ging er mit mir zu dem Eimer und forderte mich auf, »Nimm den Eimer!« Nur an einer Hand und an einem Fuß über dem für mich monströsen Wasser hängend, zappelte und schrie ich mir die Seele aus dem Leib. Ich war weder in der Lage, nach dem Eimer zu greifen, noch konnte ich mich beruhigen. Zu groß war die Angst, dass er mich fallen ließ. »Immer das Theater mit dir«, sagte er schließlich, hob mich hoch auf seinen Arm und begann, mit mir tiefer ins Wasser zu gehen. Zuerst war ich erleichtert, weil ich die hängende Haltung hinter mir hatte, aber dann begriff ich, dass wir nicht aufs Ufer zugingen, und ich bekam erneut große Angst. Nach etwa 100 Metern blieb er stehen und stellte mich einfach ins Wasser, das mir bis zum Bauchnabel ging. Dann sagte er, »Und jetzt sieh zu, dass du klarkommst«, drehte sich um und ließ mich dort stehen. Während ich in Panik weinte und schrie, entfernte er sich immer weiter von mir Richtung Ufer. Ihm ging das Wasser nur bis zu den Knien. 100 Meter waren sicherlich keine große Sache für ihn, aber für mich waren sie das nackte Grauen. Das Ufer erschien mir unendlich weit weg und ich hatte keine Ahnung, was unter, neben oder hinter mir war. Vor Angst halb ohnmächtig traute ich mich keinen Schritt vorwärts und weinte einfach nur, wie das verängstigte Kleinkinder so machten. Irgendwann kam eine Frau auf mich zu, nahm mich hoch und sprach beruhigend in einer fremden Sprache auf mich ein. Ich verstand kein Wort, begriff aber, dass sie gekommen war, um mich ans Ufer zu bringen, was sie dann auch tat. Dort angekommen, setzte sie mich bei meinen Eltern ab und schimpfte auf meinen Vater ein. Der störte sich nicht daran, packte mich erneut und stellte mich wieder ins Wasser. Ich war inzwischen fix und fertig und brachte kaum noch ein Wort zustande vor lauter Schluchzen. Zum Glück kam ein älteres Mädchen mit einer Luftmatratze zu mir. Sie setzte mich darauf, schob mich ans Ufer und nahm unterwegs auch noch mein Eimerchen mit. Danach setzte sie sich zu mir in den Sand und spielte mit mir, bis wir gingen. Heute bin ich diesem Mädchen immer noch sehr dankbar. Ich schätze, einem anderen Kind gegenüber hatte Vater sich nicht gewagt, ausfällig oder laut zu werden, und er ließ uns in Ruhe spielen. Aber wäre sie nicht auf der Bildfläche erschienen, stünde ich vielleicht noch heute heulend auf einer Sandbank im Mittelmeer. Vielleicht denken einige Leser, dass es Schlimmeres gäbe, aber ich habe bis heute Angst vor offenen Gewässern und würde niemals eine Kreuzfahrt machen. Zwar liebe ich das Meer, aber tiefer als bis zum Bauchnabel und bei Wellengang würde ich nie hineingehen. Der Unfall, 1985. Ich erinnere mich an mein rosafarbenes Mädchenfahrrad. Es hatte nur einen Gang und einen Rücktritt sowie eine Vorderradbremse. Über der Kette war eine weiße Plastikabdeckung mit bunten Blumenaufklebern und am Lenker klemmte eine pinkfarbene Klingel, die, wenn man sie betätigte, ein fürchterlich lautes Geräusch von sich gab. Eines Tages, ich war höchstens 4 oder 5 Jahre alt, schnappte ich mir mein Rad, schob es durch das Tor auf den Bürgersteig und stoppte an der nächsten Querstraße, die mehr Gasse als Straße war. Der Weg führte steil bergab, und unter uns Dorfkindern galt es als Mutprobe, diese Gasse mit dem Rad hinunter zu brettern und so spät wie möglich zu bremsen. Ich holte tief Luft, stemmte meinen rechten Fuß auf das weiße Plastikpedal und stieß mich mit dem linken Bein vom Boden ab. Ohne in die Pedale treten zu müssen, nahm ich rasch an Fahrt auf, und als ich einen Blick über die Schulter zurückwarf, war es schon zu spät. Ich drehte meinen Kopf zurück nach vorne und wusste, dass ich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es war zu spät. Reflexartig trat ich auf den Pedalen zurück und riss den Lenker nach links. Ich landete im Holzzaun eines Hauses und spürte einen brennenden, stechenden Schmerz an meiner rechten Seite. Vernünftig wäre es wohl gewesen, das Rad, das zum Glück kaum etwas abbekommen hatte, nach Hause zu schieben und es Mutter und Vater zu sagen. Aber ich tat es nicht. Ich hatte Angst. Das war mein erster Unfall und ich wusste, wie meine Mutter ausflippen konnte. Also schob ich das Rad zurück durch das Tor, den Durchgang entlang und parkte es im Schuppen zwischen den anderen Rädern und Gerätschaften. Erst dann ging ich auf die Toilette und besah mir meine Verletzungen. Der Pulli und die Kordlatzhose waren an der rechten Seite gerissen. Als ich die Hose öffnete und den Pulli hochzog, sah ich, was passiert war. Auf Höhe meiner Rippen war alles rot und aufgeschürft. Zum Glück blutete es nicht stark. Die zerrissenen Klamotten entsorgte ich in der großen Mülltonne, nachdem ich mich umgezogen hatte. Zum Glück bemerkte niemand etwas davon. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie sehr mich die Angst damals im Griff hatte. Bis zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht wirklich etwas Schlimmes passiert, zumindest nichts, woran ich mich nicht erinnern konnte, und ich wusste nicht, wie sie reagieren würde, sollte sie es bemerken. Heute wundere ich mich, warum ihr meine Schrammen nicht aufgefallen sind. Ich meine, überhaupt nicht. Soweit ich mich erinnern kann, durften, mussten wir, mein kleiner Bruder und ich damals einmal pro Woche baden. Sie oder mein Vater ließ uns das Badewasser ein und nach einem misslungenen Ertränkungsversuch unter uns Geschwistern mussten wir nacheinander ins Bad. Nicht mehr gemeinsam, wie es bis zu dem Vorfall der Fall gewesen war. Heute denke ich, dass sie die Abschürfungen irgendwann mal gesehen haben muss, sich aber nicht weiter darum gekümmert hat. Ihre Fürsorge, was das anging, war wohl noch nicht ganz ausgereift. Ein Gutes hatte die Sache aber dennoch. Trotz des Unfalls, der weitaus übler hätte enden können, liebe ich heute das Radfahren. Egal ob E- oder Mountain- oder Gravelbike, es gibt nichts Besseres als eine Radtour, um nach einem anstrengenden Tag den Kopf frei zu bekommen. Ich bin überwiegend allein unterwegs, denn ich mag es nicht, mich dem Tempo einer Gruppe anpassen zu müssen oder von den anderen Radfahrern abzuverlangen, dass sie auf mich warten sollen. So trete ich als Lonesome Wolf in die Pedale und genieße die Zeit in der Natur, die mich immer wieder zu neuen Ideen inspiriert. Friss oder stirb, 1986. Als ich an diesem Tag vom Spielen nach Hause kam, ich musste etwa 5 Jahre alt gewesen sein, roch ich es schon im Treppenhaus und mir drehte sich der Magen um. Wirrsing! Ich war ein schwieriges Kind, was das Essen betraf. Vieles mochte ich nicht und oftmals poolte ich im Essen herum und beförderte ungeliebte Inhalte an den Tellerrand, wo sich innerhalb kürzester Zeit gekochte Zwiebeln, fettiges Fleisch oder Porridge-Stücke ansammelten. Meinen Vater machte das wahnsinnig. Er flippte bei fast jeder Mahlzeit aus. Wenn ich mir Spaghetti auftat und diese mit der Nudelkelle nach oben zog, um sie auseinander zu bekommen, regte er sich auf. Ich solle die Nudeln doch am besten gleich bis zur Decke ziehen. Wenn ich kleckerte, gab es gleich eins auf den Hinterkopf. Mochte ich etwas nicht oder begann herumzupulen, wie er es nannte, hatte ich die Wahl. Aufessen oder ohne Essen ins Bett. Es war jedes Mal ein Fiasko und ich nutzte jede Gelegenheit, um anderswo satt zu werden. Aber heute würde es besonders schlimm werden, denn es gab Wirrsing. Ich kann bis heute nicht sagen, was es war. Ich mag dieses Gemüse immer noch nicht, aber allein der Geruch ließ mich würgen. Als es das letzte Mal Wirrsing gab, zwang er mich, einige Löffel herunterzuwürgen. Ich mühte mich ab, es bei mir zu behalten, schaffte es aber nicht und übergab mich in meinen Teller. Mein Vater rastete komplett aus, ohrfeigte mich, warf mich raus, den Teller hinter mir her und drohte, dass ich es das nächste Mal aufessen würde, und zwar alles, sollte ich noch ein einziges Mal in meinen Teller kotzen. Ich weinte mir die Seele aus dem Leib, während ich erst mich selbst und dann die Stellen säuberte, die mein Vater mit dem Teller voller Erbrochenem getroffen hatte. Wusste ich doch genau, dass dieser Tag bald kommen würde. Meiner Mutter war es ohnehin egal. Wenn mein Vater sich Wirrsing wünschte, dann gab es auch Wirrsing. Punkt. Ich betrat die Wohnung und versuchte gleich, mich mit gesenktem Kopf an der Küche vorbeizuschleichen. Aber mein Vater hatte mich schon entdeckt und zog mich in den Raum, wo er mich auf die Eckbank zwang. »Du brauchst dich gar nicht davonstehlen. Heute gibt es deine Leibspeise. Wirrsing!« »Freust du dich?« Er lachte böse. Meine Mutter sagte nichts dazu und servierte jedem seinen Teller Wirrsing. Alle aßen schweigend. Nur ich starrte schwitzend und voller Angst auf den stinkenden Mampf auf meinem Teller. Mir war übel. Schweiß bildete sich auf meiner Oberlippe. Mit zitternden Fingern nahm ich einen Löffel voll und schob ihn mir in den Mund. Die Augen aller waren auf mich gerichtet. Das ekelhafte Zeug hatte noch nicht ganz meinen Gaumen berührt, da schüttelte mich auch schon das altbekannte Würgen. Erstaunlicherweise bekam ich es aber wieder unter Kontrolle und nahm davon ermutigt noch einen zweiten und auch einen dritten Löffel. Irgendwann machte ich den Fehler zu kauen und erwischte auch noch ein kleines Stück Knochen, weil meine Mutter ständig irgendwelches Fleisch mitkochte. Da war es um mich geschehen. Ich hustete, würgte und erbrach mich schließlich, versuchte aber dabei nicht, meinen Teller zu treffen. Das meiste landete daneben auf dem Tisch. Ich schwitzte, Tränen liefen mir über die Wangen, aber mein Vater formte mit beiden Händen Schaufeln, hob so viel wie möglich von dem Erbrochenen vom Tisch auf und klatschte es zurück in meinen Teller. Dann stand er auf, wusch sich an der Spüle die Hände und drehte sich zu mir um. »Iss«, sagte er eiskalt. Keiner wagte es, auch nur ein Wort zu sagen. »Papa, bitte«, flehte ich. »Iss«, schrie er mich jetzt an. Dann packte er meinen Kopf und stieß mich mit meinem Gesicht in den Teller. »Friss«, hab ich gesagt, verdammte Scheiße, du frisst das jetzt auf und wenn es das Letzte ist, was du tust. Keiner sagte ein Wort, während ich heulend und gedemütigt mein eigenes Erbrochenes aß. Nach einigen Löffeln, die ich mehr oder weniger in Schockstarre und aus Angst vor Schlägen hinter mich gebracht hatte, rettete mich ausgerechnet meine Mutter, die Person, von der ich es am wenigsten erwartet hätte. »Es ist genug. Geh in dein Zimmer, Jasmin«, sagte sie kalt und räumte meinen Teller weg. Ich weiß bis heute nicht, was sie dazu bewogen hat, mir zu helfen. Vielleicht war es der Ekel. Vielleicht hatte ihr allseits verehrter Mann aber auch in ihren Augen etwas von seinem Glanz verloren. Ich werde es wohl nie erfahren, war aber noch nie glücklicher, diesen Tag überstanden zu haben. Die lieben Verwandten, 1985. Ich habe diesen Cousin, aber zu dem komme ich ein anderes Mal. In erster Linie hatte ich auch diesen Onkel. Er stammte aus der Familie väterlicherseits und wurde generell überall hin mitgeschleppt. Als ich etwa 4 Jahre alt war, vermutlich ging das Ganze schon viel früher los, aber ich war wohl noch zu klein und erinnere mich nicht oder will mich nicht erinnern, fiel mir zum ersten Mal auf, dass die Zuneigung meines Onkels für mich merkwürdiger Natur war. Oft hob er mich auf den Arm oder auf seinen Schoß und presste mich dabei so fest an sich, dass ich seine Erektion an mir spüren konnte. Und wenn ich fest sage, dann meine ich fest. Es tat sogar weh und ich bekam blaue Flecken davon am Bauch oder an meinem Po, je nachdem, ob ich auf seinem Schoß saß oder auf seinem Arm war. Ich spürte, dass so etwas nicht okay war und erzählte es meiner Mutter, die wiederum mit meinem Vater sprach. Das Ergebnis war, dass mir gesagt wurde, ich solle mich nicht so anstellen, der Onkel würde mich doch nur lieb haben und es mir vielleicht etwas zu dolle zeigen. Danach habe ich mich nicht mehr getraut, etwas zu sagen und ließ alles irgendwie über mich ergehen. Eines Abends, ich hatte damals das obere Bett eines Hochbettes, mein Bruder schlief bei meinen Eltern, weil er krank war und mein Onkel war, aus mir bis heute unerklärlichen Gründen, im unteren Bett. Ich konnte nicht schlafen und hörte knisternde Geräusche aus dem Lager unter mir, die einfach nicht aufhörten. Irgendwann wurde es mir zu blöd und ich wollte wissen, was da unten los war. Also hob ich eine Ecke meiner dünnen Kindermatratze an und spähte zwischen dem Lattenrost hindurch nach unten. Die knisternden Geräusche stammten vom Schamhaar meines Onkels, der sich just in diesem Moment mit einem Ächzen auf seinen Bauch ergoss. Ich erschrak furchtbar, ließ die Matratzenecke fallen und kroch unter meine Decke, wo ich den Rest der Nacht vor Angst und Scham fast umkam. Von diesem Tag an befummelte er mich, wann immer er dazu die Gelegenheit bekam. Für mich wurde es zur Gewohnheit, dafür zu sorgen, dass er niemals hinter oder neben mir zum Stehen kam. Früher sind wir oft alle gemeinsam zum Schwimmbad gefahren. War nicht genug Platz im Wagen, musste eins von uns Kindern im Kofferraum mitfahren. Bei diesen Gelegenheiten saß mein Onkel dann gern auf dem Rücksitz, einen Arm lässig hinter der Rückenlehne geparkt, mit einer Hand in meinem Schlüpfer. Ja, genau, er hat es getan, während meine Eltern mit im Auto saßen. Der Witz an der Sache ist, dass dann auch damals schon allen gedämmert hat, was mit dem Onkel los war, aber niemand hat etwas unternommen. Es war eben so. Punkt. Waren wir zusammen im Schwimmbad und jemand fragte, wo der Onkel sei, dann antwortete meist jemand anderes, dass er vermutlich wieder am Babybecken herumlungern würde. Ein anderer jemand ging dann los, um den Onkel, der dann tatsächlich bäuchlings am Rand des Babybeckens vorzufinden war, von dort wegzuholen. Wäre es nicht so traurig, könnte man es fast verfilmen. Hilfe, wir haben einen Pädophilen! Das Ganze dauerte an, bis ich ungefähr 14 war. Ich hatte inzwischen ein völlig gestörtes Verhältnis zu meiner eigenen Sexualität und auch zu vielen anderen Dingen, aber eines wusste ich genau. Ich musste den Kerl jetzt stoppen. Und das tat ich, indem ich ihm beim nächsten und letzten Übergriff, er folgte mir aufs Klo, sagte, was ich alles mit ihm machen würde, wenn er mich noch ein einziges Mal anfasste. Ich drohte ihm nicht mit einer Anzeige, sondern mit Mord und Totschlag. Während ich das tat, kniff ich ihm in die Hoden. Er konnte nicht schreien, weil nebenan im Wohnzimmer meine Eltern saßen. Also schwitzte er etwa 5 Minuten lang, in denen ich nicht losließ und mich regelrecht in Rage redete. Nach meiner Litanei aus Todes- und Folterdrohungen wünschte ich ihm, dass er an seinem Schwanz langsam und qualvoll sterben solle. Karma ist eine gute Sache. Er hat mich nie wieder angefasst und ist mir aus dem Weg gegangen. Als ich schon lange verheiratet und Mutter war, starb er an Prostatakrebs. Langsam und qualvoll. In einem Film sah ich einmal eine Szene, die ich nie vergessen habe, denn die Worte, die dort gesprochen wurden, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich kann sie nur ungefähr wiedergeben, aber sie lauteten in etwa so: Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Wünsche sind Magnete. Sie ziehen Dinge an, denen du nicht gewachsen bist. Noch sehr viel später musste ich erfahren, dass er nicht nur mich, sondern all die Jahre lang auch meinen Bruder und all meine Spielkameradinnen belästigt hat. Es tat weh zu erfahren, dass ich vermutlich für alle Kinder damals nur das Mädchen mit dem Onkel war. Ich schäme mich dafür in Grund und Boden, obwohl mein Verstand mir sagt, dass es nicht meine Schuld war. Und der einzige Grund, warum man mich deshalb nicht verspottet hat, war wahrscheinlich der gleiche wie der für mein eigenes Schweigen. Scham. Ich habe bis heute ein Problem damit, wenn mir jemand offen zeigt, dass er mich sexuell begehrt. Ja, ich kann ganz normal Sex haben und so weiter, aber ich habe so meine Probleme und zum Glück den besten Mann der Welt. Der Stuhl. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal auf einem Stuhl sitzen bleiben musste und nicht aufstehen durfte. Unruhig rutschte ich auf der Sitzfläche hin und her. Mutter sagte, ich dürfe nicht aufstehen. Sollte ich mich über ihr Verbot hinwegsetzen, könne ich mein blaues Wunder erleben. Diesem Wunder bin ich schon mehrmals begegnet und konnte getrost auf ein weiteres Mal verzichten. Was ich diesmal angestellt haben soll, wusste ich nicht. Nachzufragen traute ich mich jedenfalls nicht, denn mir gegenüber saß der Teufel in Person. Zumindest stellte ich ihn mir so vor. Mutters Gesicht war rot vor Wut oder Hass. Vielleicht auch wegen beidem. Langsam spürte ich meine Blase. Ich musste aufs Klo, durfte aber nach über einer Stunde sitzen immer noch nicht aufstehen. Wenn Vater hier wäre, wäre sie nicht so gemein zu mir und meinem Bruder. In seiner Gegenwart hielt sie sich komischerweise oft zurück. Wo war mein Bruder überhaupt? Ich konnte ihn weder hören noch sehen. Ob er mir wieder für etwas, das er angestellt hatte, die Schuld in die Schuhe geschoben hatte? Die Gedanken halfen mir dabei, mich davon abzulenken, dass ich inzwischen schon ziemlich dringend zur Toilette musste. Mit meinen Händen umklammerte ich seitlich die Sitzfläche des Stuhls und presste meine Beine zusammen. An Mutters Gesichtsausdruck erkannte ich, dass sie ganz genau wusste, dass ich pinkeln musste. Warum tat sie das? Ein Grinsen huschte über ihr Gesicht, aber es war kein freundliches. Es erinnerte mich an das der bösen Hexe aus »Die Hexe und der Zauberer«. Wie gerne würde ich mich jetzt von hier wegzaubern, irgendwohin an einen anderen Ort, irgendwo, wo sie nicht war. Dann zündete sie sich eine Zigarette an und pustete mir den ekelhaften Rauch ins Gesicht, worauf ich husten musste. Wieder lachte sie ihr falsches Lachen. Ich stellte mir ein Planschbecken mit warmem Wasser vor, und schon war es passiert. Ehe ich überhaupt merkte, was geschah, sprang Mutter auf, packte mich am Genick, riss mich vom Stuhl und drückte mein Gesicht zuerst auf die nasse Sitzfläche des Stuhls und dann in die Lache darunter. Ich weinte, schluchzte und brüllte gleichzeitig, wusste aber zugleich, dass ich damit alles nur noch schlimmer machte. Und als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, drückte sie ihre fast zu Ende gerauchte Zigarette auf meinem linken Oberarm aus. Die Schmerzen waren höllisch und ließen mich wie am Spieß brüllen, doch ich wusste immer noch nicht, was ich angestellt haben sollte. Selbst 2 Jahre später hatte ich noch extreme Probleme damit, mich in der Schule zu melden, wenn ich aufs Klo musste. Lieber versuchte ich es mir bis zur Pause zu verkneifen. Obwohl meine Lehrerin weder meine Mutter war, noch ihr sonst irgendwie ähnelte, hatte ich einen Schlag weg, wenn es darum ging, jemandem mitzuteilen, dass ich aufs Klo musste. ABC 1985. Mit meinen 4,5 Jahren war ich ein Energiebündel, das durch nichts zu bremsen war. Mein Vater erkannte mein Potenzial bereits früh, nahm sich mir an und sich vor, mich zu fördern. So versteckte er eines Tages ein ABC-Buch für Kinder im Wohnzimmerschrank, einerseits heimlich, andererseits so gespielt geschickt, dass ich es natürlich mitbekommen musste. Neugierig wuselte ich um den Schrank herum und überlegte, wie ich wohl an das Buch kommen könnte. In ruhigem Tonfall, aber streng genug, dass ich mir eine andere Beschäftigung suchte, erklärte er mir, dass das Buch noch nichts für mich sei. So ging es eine Zeit lang, bis ich es nicht mehr aushielt und förmlich darum bettelte, einen Blick, nur einen klitzekleinen, in das Büchlein werfen zu dürfen. Anderen Kindern wurden abends Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen oder erfundene Geschichten erzählt. Uns nicht. Dafür nahm sich niemand die Zeit. Zu meiner Kindergartenzeit betrieben meine Eltern eine Gaststätte in einem Dorf in Unterfranken. Seit ich gehen konnte, musste ich allein ins Bett. Später musste ich mich außerdem darum kümmern, dass auch mein jüngerer Bruder ins Bett kam. Bei brennender Nachttischlampe schnappte ich mir das ABC-Buch und wiederholte die Buchstaben, wie sie mir mein Vater beigebracht hatte. Als ich das ABC vorwärts und rückwärts aufsagen konnte, wagte ich mich an die ersten Buchstaben. In dem Buch waren die Buchstaben in groß abgebildet, mit Pfeilrichtungen, wie man sie korrekt schrieb. Und so übte und übte und übte ich, bis ich schließlich lesen und halbwegs schreiben konnte. Mein neu erworbenes Wissen blieb einige Zeit lang unentdeckt, entweder weil sich niemand dafür interessierte oder man meine Vorträge aus der Zeitung als Spinnerei abtat. Bis eines Tages das Fräulein aus dem Kindergarten bei uns anrief. Etwa 2 Stunden zuvor saß ich mit den Erzieherinnen an einem Tisch, weil mich die Spiele der anderen langweilten. Tag ein, Tag aus, Bauklötze aufeinander stapeln, hing mir schon bald zum Hals raus. Was ich brauchte, war Abwechslung. Einmal habe ich mir eine Bastelschere geschnappt und einem Mädchen meiner Kindergartengruppe eine flotte Kurzhaarfrisur verpasst. Das gab mächtig Ärger. Seit dem Vorfall stand ich unter ständiger Beobachtung, als ob ich das mit Absicht gemacht hätte. Wir haben Friseur gespielt. Eine der Kindergärtnerinnen hatte die Zeitung vor sich aufgeschlagen und las einen Artikel. Neugierig, wie ich nun mal war, lugte ich mit hinein. An dem Tag war es besonders herausfordernd, da das Fräulein mir gegenüber saß. Aber ich schaffte es trotzdem, die Überschrift zu entziffern und laut vorzulesen. Natürlich kann ich mich heute nicht mehr an die Überschrift des Zeitungsartikels erinnern. Schließlich war ich zu dem Zeitpunkt erst knapp 5 Jahre alt. Heute wünschte ich, meine Mutter hätte nicht so früh von meinen Fähigkeiten erfahren. Es hätte mir zumindest einen Teil meiner späteren Schmerzen erspart. Als ich am Nachmittag vom Kindergarten nach Hause kam, klingelte das Telefon. Meine Erzieherin war dran und bat meine Mutter darum, mich keine so schlimmen Überschriften auswendig lernen zu lassen. Das wäre noch nichts für mich. Bla, bla, bla. Da Mutter wusste, dass sie nichts dergleichen getan hatte, war schnell klar, dass ich lesen konnte. Und der Schritt zum Schreiben war nur noch ein kleiner. Schreiben, bis die Finger krachen. Ich darf nicht mit meinem Bruder streiten. Ich darf nicht mit meinem Bruder streiten. Ich darf nicht mit meinem Bruder streiten. Ich darf nicht mit meinem Bruder streiten. Ich darf nicht mit meinem Bruder streiten. Ich darf nicht mit meinem Bruder streiten. Na, kennst du das auch? Als Strafe schreiben zu müssen, bis dir die Finger so wehtun, dass du selbst Tage danach noch Probleme mit der Feinmotorik hast? Nicht? Dann sei froh. Ich war etwa 5 Jahre alt, als meine Mutter und nur die diese Art der Bestrafung zu etablieren begann. Sie wusste ja seit dem Gespräch mit der Kindergärtnerin, dass ich sowohl lesen als auch schreiben konnte. Und von dem Moment an verbrachte ich viel Zeit mit Schreiben. Sehr viel Zeit. Vermutlich rund 1/3 meiner Freizeit, die andere Kinder in meinem Alter zum Spielen genutzt haben. Wie gern hätte ich damals geschrieben, leck mich am Arsch oder Arschloch oder blöde Sau. Klug genug war ich scheinbar schon, es nicht zu tun. Mein noch nicht vollständig ausgereiftes Gehirn war offensichtlich damals schon in der Lage, die verheerenden Konsequenzen vorherzusehen, die eine solche verbale schriftliche Entgleisung nach sich gezogen hätte. Persönlich mag man von dieser Strafe halten, was man will. Ich kann die Intention meiner Mutter dahinter irgendwie sogar nachvollziehen. Wir sollten unser Vergehen bzw. das, was wir gefälligst zu unterlassen hatten, nur oft genug schreiben, damit es uns in Fleisch und Blut überging. Ob es gewirkt hat? Ich glaube nicht. Würde ich alle Seiten, die ich als Strafe habe schreiben müssen, zusammenbinden, käme ein Buch vom Umfang der Bibel heraus. Mindestens. Der Wahrheitsgehalt des Niedergeschriebenen käme dem der Bibel vermutlich auch sehr nah. Oft hatte ich nicht annähernd etwas mit dem Vergehen zu tun, für das ich bestraft wurde. Meistens steckte nämlich mein kleiner Bruder dahinter, der etwas ausgefressen hatte, wofür er mich bluten ließ. Im wahrsten Sinne des Wortes. So hatte er zum Beispiel einmal nach dem Bad Arschloch auf dem beschlagenen Badezimmerspiegel gekritzelt. Auf die Frage, wer das gewesen sei, antwortete er mit Jasmin. Zack, hatte ich mir schon eine gefangen, dass mir die Ohren klingelten. Ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, mich zu verteidigen, weil ich ohnehin immer den Kürzeren zog. Meine Mutter bog sich ihre Wirklichkeit zurecht, wie es ihr gerade in den Kram passte, und sie bekam immer, was sie wollte. Vergorene Milch. Ich erinnere mich an den säuerlichen Geschmack vergorener Milch. Die Packung stand inmitten jeder Menge anderer Dinge auf der Arbeitsplatte in der Küche. Jemand musste vergessen haben, sie wieder zurück in den Kühlschrank zu stellen. Ich war es nicht. Als ich von der Schule nach Hause und in die Küche kam, starrte mich Mutter schon an. Ich kannte diesen Blick inzwischen sehr gut. Einzuordnen irgendwo zwischen schadenfroh, erniedrigend, lüstern. Es war wieder soweit, sie musste sich abreagieren. Wie so oft schien sie auch heute Unmengen an Bier in sich hineingekippt zu haben. Ein schneller Blick auf die Küchenzeile offenbarte etwa 10 leere Flaschen. Am liebsten wollte ich auf der Stelle umdrehen, davonlaufen, mich irgendwo verstecken, doch es war aussichtslos. Früher oder später würde sie mich in die Finger bekommen und für irgendwas bestrafen, das sie sich ausgedacht hat, so wie immer. »Du hast die Milch stehen lassen!« Mehr sagte sie nicht und deutete mit ausgestrecktem Finger auf mich. »Jetzt ist sie sauer!« Ich setzte zu einem »Aber das war ich nie« an, kam aber nicht dazu, den Satz zu Ende zu sprechen, weil mich bereits der erste Schlag mitten ins Gesicht traf. »Sollst du lügen? Dir werde ich's zeigen, du verzogene Mistgöre!« Klatsch! Der zweite Schlag, diesmal auf die andere Wange. Meine Backen glühten heiß, der Schmerz glomm darin wie ein weißglühendes Kohlestück. »Sieh zu, dass du in dein Zimmer kommst, und wenn dir wieder eingefallen ist, dass du es warst, kannst du rauskommen und dich entschuldigen«, zischte sie und zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger in die grobe Richtung meines Zimmers. »Aber vorher«, sagte sie mit einer Ruhe, die mir einen Schauer über den Rücken jagte, »trinkst du das hier?« Sie wedelte mit der Milchpackung in der Luft und ich konnte die Flüssigkeit darin schwappen hören. Galle wanderte meine Speiseröhre empor, als der unverkennbar säuerliche Geruch verdorbener Milch in meine Nase kroch. Alles in mir sträubte sich dagegen, und doch wusste ich gleichzeitig, dass ich nichts dagegen tun konnte. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Milchpackung zu nehmen und den verbliebenen Inhalt zu trinken. Zum Glück war nicht mehr allzu viel drin, aber es reichte, dass mir allein beim Gedanken daran, das Zeug trinken zu müssen, übel wurde. Aus der Schule wusste ich, dass es nicht gesundheitsschädlich war, umgekippte Milch zu trinken, aber lecker war was anderes. Mir war bewusst, dass sie es war, die die Packung nicht in den Kühlschrank gestellt hat, aber das auszusprechen hätte weitaus schlimmere Konsequenzen nach sich gezogen, als das bisschen saure Milch zu trinken. Ich stellte meinen Schulranzen, den ich bis gerade noch am Griff in der Hand gehalten hatte, auf den Boden ab und führte die Packung an meinen Mund. Mir entging Mutters Grinsen nicht, das um ihre Mundwinkel spielte, aber mir blieb keine andere Wahl, als ihr Spiel mitzuspielen. Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen. Von draußen hörte ich jemanden nach Mutter rufen und ich witterte meine Chance. Als sie nach draußen ging, kippte ich die Milch in die Spüle und ließ sofort klares Wasser nachlaufen, um meine Tat zu vertuschen. Als Mutter zurückkam, sah sie zuerst mich und dann die leere Milchpackung an. Sie verengte ihre Augen zu Schlitzen und sagte, »Hauch mich an!« 4 Tage lang konnte ich nicht richtig sitzen und es vergingen noch weitere Tage, ehe ich das Brennen auf meinem Hintern nicht mehr spürte. Es war das erste Mal, dass sie mich mit einem hölzernen Kochlöffel verdroschen hatte, vermutlich weil sie fürchtete, sich bei ihrem unkontrollierten Wutanfall die Hand zu verletzen. Am selben Abend verschwand sie ohne ein Wort zu sagen und kam erst 4 Tage später wieder nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wo sie gewesen ist, und es interessiert mich eigentlich auch nicht. Einerseits war da diese kindliche Angst in mir, sie könnte uns für immer verlassen haben. Andererseits war da aber auch die Furcht vor der nächsten Tracht Prügel. Statt mit der Angst vor dieser Frau einzuschlafen, schnappte ich mir ein Buch und tauchte zum wiederholten Mal in die Abenteuer Phantasiens ein. Von der Pflicht, es allen recht machen zu müssen. Nur wenn ich tat, was von mir verlangt wurde, war ich ein braves Kind. Dann war ich etwas wert, war vielleicht sogar liebenswert, obwohl dieser Begriff mir im Zusammenhang mit meiner Familie heute noch Gänsehaut bereitet. Gelobt wurde ich niemals. Ich konnte im Prinzip froh sein, wenn ich nicht ausgeschimpft wurde. Sprich, wurde ich nicht ausgeschimpft, dann hatte ich allem Anschein nach etwas gut gemacht. Hatte ich hingegen etwas verbockt, falsch gemacht oder wurde beim Lügen oder Verdrehen der Wahrheit erwischt, hagelte es nicht zwingend Schelte. Meistens machte ich direkt Bekanntschaft mit dem Teppichklopfer aus flexiblem Pettichrohr. Oft wurden wir verprügelt, bis wir kurz davor standen zu kollabieren. Vor Schmerz oder vor Schmerzen schreien. Wenn es einen von uns mal wieder besonders schlimm erwischt hatte, wurde derjenige ein paar Tage krank gemeldet. Wobei es vermutlich besser gewesen wäre, in die Schule zu gehen, trotz der Schmerzen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich einmal meine Jacke als Sitzkissenzweck entfremdet habe, weil ich sonst unmöglich auf dem harten Holzstuhl hätte sitzen können. Eine der schlimmsten Eigenschaften, die man einem Kind antrainieren oder anerziehen kann, ist, es immer allen recht machen zu müssen. Nur dann gefällt man, nur dann bekommt man Aufmerksamkeit, Lob, all dem Balsam für die Seele. Zu hohe Erwartungen, gesellschaftliche Normen, sozialer Druck, all diese Dinge nagen an einem und drängen einen in die Ecke. Heute weiß ich, dass diese Einstellung einen schnell zu Boden ringen kann, und das schneller, als man bis 3 zählen kann. Die Konsequenzen sind verheerend und reichen von Überforderung, Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, Verlust der eigenen Identität bis hin zur Ausnutzung und Beziehungsproblemen. Die Ursachen, es allen recht machen zu wollen, sind unterschiedlicher Natur. Angst vor Ablehnung, ein niedriges Selbstwertgefühl, Perfektionismus, Angst vor Kritik und Fehlern, soziale Konditionierung und Übernahme von Verantwortung. Letzteres, weil sich manche Menschen für das Glück und Wohlbefinden anderer verantwortlich fühlen. Man sieht also, dass Eltern, die ihr Kind darauf trimmen, ständig allen alles recht machen zu müssen, bereits den Grundstein für spätere Probleme legen. Das Bedürfnis, es allen recht machen zu müssen, ist keineswegs gesund und kann zu negativen Konsequenzen führen. Um diesem Teufelskreis zu entkommen, ist es ratsam, an seinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und sich keinesfalls über das Lob anderer zu definieren, eigene Bedürfnisse zu erkennen, als wichtig anzuerkennen und klar zu kommunizieren, sowie gesunde Grenzen zu setzen und auch einmal Nein zu sagen. Mit jedem Ja zu sich selbst und jedem Nein zu den Bedürfnissen anderer, deren Erledigung man sich selbst aufgehalst hat, wachsen das Vertrauen in sich selbst und das Selbstwertgefühl. In meinem Fall sind so ziemlich alle Konsequenzen aufgetreten und daran zu arbeiten war anstrengend und zermürbend, hat sich aber gelohnt. Wie ich das gemacht habe und was mir dabei geholfen hat, erfährst du im letzten Kapitel. Es ist nichts, was sich von heute auf morgen beheben lässt, aber zu erkennen, dass man in diesem Hamsterrad steckt, ist schon die halbe Miete. Solltest du das Gefühl haben, es nicht aus eigener Kraft daraus zu schaffen, scheue dich nicht davor, dir professionelle Hilfe zu suchen. Ein paar Sitzungen beim Psychologen sind ein verhältnismäßig geringer Einsatz für das befreite Leben, dessen Türen einem danach offen stehen. Außen hui, innen pfui. 1987. Schon früh lernte ich, wie man einen Haushalt führte und weshalb mein Opa seine eigene Tochter gerne als fette, faule, verlogene Kuh bezeichnete. Tagsüber war mein Vater auf der Arbeit, während meine Mutter tat, was ihr Spaß machte. Schlafen, lesen und essen. Dennoch war es bei uns immer sauber und aufgeräumt. Zumindest der Teil der Wohnung, in dem meine Eltern lebten, denn dafür sorgte meine Mutter, indem sie mich einspannte. Schon vor der Schule räumte ich die am Abend zuvor von mir befüllte Spülmaschine aus, räumte sie wieder ein, setzte Kaffee für alle auf, warf eine Maschine Wäsche an und ging eine Runde mit dem Hund raus, den meine Mutter unbedingt haben wollte. Dann ging ich zur Schule, die etwa 2 Kilometer entfernt lag. Hausaufgaben kontrollierte bei mir niemand, und weil ich auch selten dafür Zeit hatte, mogelte ich mich mehr oder weniger über Jahre durch Grundschule und weiterführende Schulen. Oft hatte ich meine Hausaufgaben nicht, konnte mir ein neues Schulbuch nicht leisten oder nicht an Schulausflügen teilnehmen. Wenn ich mir ein Buch nicht kaufen konnte, log ich in der Schule, ich hätte es zu Hause vergessen, und schaute bei der Banknachbarin mit hinein. Nach der Schule ging es zu Hause gleich mit dem Haushalt weiter. Wäsche aufhängen, vorher die trockene abnehmen, falten und wegräumen. Ich erinnere mich daran, dass ich noch so klein war, dass ich im Schlafzimmer eine Trittleiter brauchte, um die Handtücher einzuräumen. Später brauchte ich sie dann nicht mehr. Weiterhin staubsaugte, putzte, wischte und räumte ich, bis meine Mutter auf den Plan trat und die Küche für sich beanspruchte, um meinen Vater zu bekochen. Bis dahin hatte ich meistens noch nichts gegessen, freute mich also auf den ungenießbaren Mampf, den sie uns gleich stolz präsentieren würde. Danach war ich dann in der Regel so müde, dass ich mir nur noch die Zähne putzte und völlig erledigt in mein dreckiges Bett fiel. Jetzt komme ich nämlich zu unserem Wohnbereich. Dieser lag allein in unserer Verantwortung. Unsere Zimmer hatten wir selbst sauber zu halten. Dementsprechend sah es dort auch aus. Ich war einfach zu erledigt, um mich auch noch darum zu kümmern und schraubte dementsprechend meine eigenen Ansprüche herunter. Meine Bettwäsche war schon seit Monaten nicht gewechselt worden. Überall lagen Krümel und Haare. Mein Zeug lag überall verstreut. Der Boden war dreckig. Staub lag auf allem, was es in meinem Zimmer gab. Aber es war mir egal. Ich wollte einfach nur schlafen, was für ein Kind schon außergewöhnlich ist. Meine Freunde maulten, weil sie um 19.30 Uhr ins Bett mussten. Und ich war froh, wenn ich um diese Zeit ins Bett durfte. Bei meinem jüngeren Bruder war das alles noch viel schlimmer, weil er Bettnässer war und zusätzlich an Ekzemen an Händen und Füßen litt, was aufgrund der merkwürdigen Behandlungsmethoden meiner Mutter auch schrecklich zu riechen begann. Ich bin heute sicher, dass es sich bei den Ekzemen um Neurodermitis handelte, und überhaupt war bei uns in Sachen Krankheiten alles nicht ganz koscher, aber dazu mehr in einem anderen Kapitel. Jedenfalls waren unsere Zimmer keimende Dreckhöllen, in denen wir hausten, als hätten wir keine Eltern. Mein Bruder tat mir damals leid. Mein eigenes Zimmer war mir egal, aber seins habe ich in größeren Abständen auch noch geputzt, ihm frische Bettwäsche gegeben und so weiter, weil ich nicht ertragen konnte, wie krank er war und wie er dort hauste. Heute bin ich selbst Mutter eines erwachsenen Sohnes. Er hatte alles, was ein Kind brauchte, und noch viel mehr. Seine Kindheit war geprägt von Liebe, Fürsorge, Achtung und Behaglichkeit. Vermutlich habe ich an ihm eine Kindheit zelebriert, die ich selbst gerne gehabt hätte. Vielleicht habe ich aber auch nur alles richtig gemacht, es so gemacht, wie es sein sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man seine Kinder so behandeln, so hausen lassen kann. Und so manches Mal hätte ich mir gewünscht, dass damals Besucher in unsere Zimmer geplatzt wären und meinen Eltern die Leviten gelesen hätten. Aber die Gäste sahen immer nur den ordentlichen Rest der Wohnung, meine aufgestylten Eltern, meine Mutter ließ sich von mir auch die Haare machen, aber keine Kinder, weil die ja so brav waren und schon in ihren Bettchen lagen. Während den Gästen Cola, Limonade, Säfte und richtiges Mineralwasser mit Kohlensäure serviert wurden, gab es im Kühlschrank für uns eine große Plastikflasche mit Leitungswasser, die immer wieder aufgefüllt wurde und aus der wir alle direkt tranken. Alle Jubeljahre kam die Flasche in die Spülmaschine. Gläser waren für Gäste. Oft trank ich auch gleich aus dem Wasserhahn, weil ich mich vor der Flasche ekelte, aus der ja auch alle anderen den ganzen Tag tranken. Wenn ich heute meinen Einkaufswagen fülle und dabei überlege, was mein Sohn vielleicht gerne trinken würde, kommen mir manchmal die Tränen, weil ich weiß, dass so etwas nicht für jedes Kind selbstverständlich ist. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit so gewaltig, dass ich es kaum aushalte, darüber nachzudenken. Ein Kind ist ein Geschenk, kein Nutzobjekt, Ich wünschte, meine Eltern hätten das auch so gesehen. Der erste Schultag, Spätsommer 1987. Für mich begann der Ernst des Lebens schon vor der Schule. Während andere Kinder mit Freunden spielten, war ich mit Aufräumen, Putzen und Wäschewaschen beschäftigt. Für mich wurde das zum Alltag, zur Normalität, schließlich kannte ich es nicht anders. Am Dienstag, den 15. September 1987, war es dann soweit. Nachdem der Kindergarten im Juli für mich beendet gewesen war und die großen Ferien zu Ende waren, ging es für mich jetzt also zur Schule. Ich hatte wohl die mit Abstand schrecklichste Schultüte von allen. Sie war nicht selbst gebastelt, aber wenn meine Mutter auch nur einen Funken Liebe für mich übrig gehabt hätte, sie hätte mich niemals mit diesem Teil in der Schule auflaufen lassen. An das genaue Motiv kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie türkis gewesen ist und ich mich zu Beginn noch mit Händen und Füßen gewehrt habe, das Ding in die Schule zu tragen. An die Füllung, wenn es denn eine gab, kann ich mich auch nicht mehr genau erinnern. Ich meine, dass ein kleines Federmäppchen mit Stiften und ein Setzkasten darin waren. Keine Süßigkeiten, keine Spielsachen, nur praktische Dinge. Vom ersten Schultag an musste ich zu Fuß gehen, knapp 2 Kilometer einfache Strecke. Für mich nicht weiter schlimm, heutzutage undenkbar. Bei allen oder zumindest vielen anderen Kindern waren die Eltern zum ersten Schultag mitgekommen. Ich war allein und musste mich erst einmal orientieren. Da wir erst kürzlich in diesen Ort zu meiner Großmutter gezogen waren, kannte ich natürlich niemanden. Zum Glück konnte ich schon lesen und schreiben und so entdeckte ich irgendwann meinen Namen auf einem Zettel und hängte mich an andere Kinder, um ihnen zum entsprechenden Klassenraum zu folgen. Unsere Lehrerin stellte sich uns vor und wir mussten uns der Reihe nach ebenfalls vorstellen. In den Pausen lachten die anderen Kinder zusammen. Ich saß mit einem Buch in einer Ecke und wurde schon bald als Außenseiterin abgestempelt. Während Kinderlachen über den Pausenhof schallte, versank ich in einer anderen Welt, einer fantastischen, voller Abenteuer. Später wurden Klassenfotos gemacht. Der Fotograf arrangierte alle Kinder entsprechend ihrer Größe, stellte die Kleineren nach vorne, die Größeren nach hinten. Alle sollten auf Kommando lachen. Während alle anderen der Aufforderung nachkamen und ihr schönstes Lächeln zeigten, wollte es mir nicht gelingen, mir eines abzuringen. Wie auch? Lachen war bei uns zu Hause nicht erlaubt. Außerdem gab es schlicht nichts zu lachen. Meine Mundwinkel waren so sehr an das Nichtlachen gewöhnt, dass ich nicht mal auf Kommando so etwas Ähnliches wie ein Grinsen, nicht mal ein falsches zustande brachte. Man wird kein Kinderfoto von mir finden, auf dem ich lache. Dafür lache ich heute umso mehr. Gut erzählte Witze, interessante Geschichten mit Pointen. Heute lache ich gern und viel. Schulalltag. Was habe ich mich in der ersten und zweiten Klasse zu Tode gelangweilt? Woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist der Schulgarten, weil ich viel Zeit damit verbracht habe, ihn eingehend zu studieren, während meine Mitschüler und Mitschülerinnen sich mit dem Setzkasten an Sätzen wie »Amu liebt Mimi« abmühten. Ich erledigte alle Aufgaben in Windeseile, zumeist korrekt, und dann fing sie an. Die Langeweile. Egal ob lesen, schreiben oder rechnen bis 100. Das alles forderte mich nicht. Irgendwann begann ich mich zu fragen, warum ich überhaupt in die Schule ging, wo etwas unterrichtet wurde, das ich schon längst konnte. Irgendwann wurde ich trotz eifrigen Meldens nicht mehr aufgerufen. Die anderen Kinder tuschelten schon über mich. Ob es mir damals egal war oder nicht, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls hatte ich 2 gute Freundinnen unter meinen Mitschülern, mit denen ich, so oft es ging, Zeit auch außerhalb der Schule verbrachte. Aber zunächst galt es, die Stunden bis Mittag, der das Ende des Schultages einläutete, zu überstehen. Es war mir ein Rätsel, warum die anderen Kinder noch nicht lesen, schreiben und rechnen konnten. Für mich war es nichts Besonderes, es war vollkommen normal. Allerdings fiel ich damit schnell auf und wurde als Streber abgestempelt, mit dem kaum einer etwas zu tun haben wollte. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es gar nicht gut ist, zu den Besten zu gehören, denn dann wird immer eine gute Leistung von einem erwartet. Also sorgte ich dafür, dass ich mein Niveau dem der anderen anpasste. Hier ein Fehler, da ein Fehler und schon dürfte die Welt wieder in Ordnung sein. Falsch gedacht. Meine schlechter gewordenen Leistungen fanden Eingang ins Zwischen- und Jahreszeugnis. So war das nicht geplant gewesen, denn die Belohnung folgte auf dem Fuße. An einem Elternabend, von dem ich mich wunderte, dass Mutter überhaupt dorthin ging, wurde vorgeschlagen, mit mir zum Augenarzt zu gehen, weil ich immer so angestrengt auf die Tafel starrte. Dabei sah ich gar nicht schlecht. Rückblickend war das wohl schon eine Art Hilfeschrei. »Halt! Stopp! Hier stimmt was nicht!« Dann wurde meine Mutter ein weiteres Mal schwanger. Ich bekam noch einen kleinen Bruder, der heute nicht mehr lebt. Aber dazu komme ich später noch. Mit fortschreitender Schwangerschaft kamen immer mehr Aufgaben auf mich zu. Und das war erst der Anfang. Münchhausen lässt grüßen. Wenn meine Mutter auch sonst nicht als Versorgerin des Jahrhunderts glänzte, war sie umso eifriger, wenn es um Krankheiten ging. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie sie sich so gut im medizinischen Bereich auskennen konnte. Zu dieser Zeit gab es weder Internet noch Emergency Room. Man konnte nicht einfach googeln, welche Medikamente man am besten gab oder wie bestimmte Symptome zu deuten waren. Sie besaß eine große Auswahl rezeptfreier Medikamente und hatte von der Allergietablette bis hin zum Zäpfchen gegen Übelkeit alles im Haus. Wenn jemand von uns krank wurde, verwandelte sich diese merkwürdige Frau in die perfekte fürsorgliche Krankenschwester. Wir durften dann im elterlichen Ehebett schlafen, bekamen heiße Suppe, Tee, Zwieback, Cola, Salzstangen oder was immer das jeweilige Krankheitsbild gerade erforderte. Die passende Medizin war auch immer zur Hand. Es wurde Fieber gemessen, Blutdruck überprüft, passendes Essen angerichtet, Köpfchen gestreichelt, beruhigt und getröstet. Natürlich wurde jeder Besuch, der zufällig daherkam, gleich ans Krankenlager des jeweiligen Kindes geführt und groß und breit darüber aufgeklärt, was das Kind hatte und was sie aktuell dagegen unternahm. Als ich die Windpocken bekam, gab sie mir ihre Tabletten gegen Pollenallergie, gegen den Juckreiz. Warum auch immer wusste sie, wie Juckreiz entstand und wie man ihn ausschaltete. Diese ganze Sache mit dem erhöhten Histamin und so weiter, ich musste das als Erwachsene selbst erstmal googeln. Rückblickend ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass wir alle wirklich sehr oft krank waren. Da war die Leukämie meines Bruders. Und dann war da noch die Leukämie meines anderen Bruders, von der später aber nie wieder die Rede war. Aber das Ganze dauerte vielleicht höchstens 4 bis 6 Wochen. Er hatte immer alle seine Haare und war irgendwann wieder zu Hause, als wäre nichts gewesen. Er war da vielleicht 14 Jahre alt, und es war ein paar Jahre nach dem Tod unseres kleinen Bruders gewesen. Ich habe keine Ahnung, was er nun genau hatte, aber auf keinen Fall Leukämie. Mein Bruder selbst und auch alle anderen glauben das bis heute, ich aber nicht. Doch bevor ich deshalb meinen Mund aufmache, sage ich lieber nichts, sonst wirft man mir später zu guter Letzt noch vor, ich würde meinem Bruder seine Leukämie nicht gönnen. Ja, so bekloppt ist meine Familie. Dieser Junge hat aber auch ansonsten Schlimmes hinter sich. Abgesehen von der Sache mit dem Blutkrebs war da ja noch die Sache mit dem Ekzem. Da er an beiden Händen und Füßen offene Stellen hatte, die auch juckten, wanderte meine Mutter mit ihm von Arzt zu Arzt und von Heilpraktiker zu Heilpraktiker. Immer, wenn ich dachte, dass seine Haut endlich besser wurde, wurde der Arzt gewechselt, bis schließlich nur noch irgendwelche alternativen Heiler an ihm rumfuhrwerkten. Das Ganze endete damit, dass ihm Hände und Füße mit allen möglichen Salben eingerieben und bandagiert wurden. Über ein Jahr lang sah er aus wie eine schlecht vernähte Stoffpuppe, konnte nicht mitspielen, konnte quasi gar nichts. Als Krönung wurden die bandagierten Hände und Füße noch mit Gefrierbeuteln überzogen und zugebunden, damit er die Bandagen nicht versaute. Außerdem war unsere Mutter damals felsenfest davon überzeugt, dass er eine Stauballergie hätte. Der blanke Hohn, wenn man bedachte, dass es sie einen feuchten Dreck interessierte, wie unsere Zimmer aussahen und in welch dreckiger Bettwäsche wir schliefen. Die Haut juckte meinen Bruder fürchterlich, denn unter dieser Konstruktion aus Verband und Plastiktüte gärte alles fröhlich vor sich hin. Er weigerte sich irgendwann, die Bandagen weiterzutragen und das ganze Palaver, das er veranstaltete, war es meiner Mutter glücklicherweise nicht wert, so dass sie ihn in Ruhe ließ. Ohne die Verpackung heilte die Haut meines Bruders fast vollständig ab. Es war vorbei, wie ein Spuk, den man sich nur eingebildet hatte. Ich freute mich für ihn und war dankbar, dass er diese Last los war und wieder ein Kind sein konnte, das gerne spielte und lachte und wenn wir aufpassen mussten, uns nicht dabei erwischen zu lassen. Doch kaum war das überstanden, kam das nächste Unglück. Ich war 6 Jahre alt, gerade in der 1. Klasse und wachte eines Morgens mit stechendem Schmerzen an der rechten Seite auf und rief nach meiner Mutter. Sie untersuchte meine Leiste, drückte ein wenig herum, fand eine kleine Wölbung und diagnostizierte: Leistenbruch, damit müssen wir ins Krankenhaus. Ich fing sofort an zu weinen, weil ich wie alle Kinder Angst hatte, in ein Krankenhaus zu müssen. Es half aber alles nichts und wir fuhren los. Wie immer hatte meine Mutter recht. Es war ein Leistenbruch und man beschloss, mich am nächsten Tag zu operieren. Als ich aus der Narkose erwachte, hatte ich starke Schmerzen und versuchte, mich zurechtzufinden. Ich lag in einem Zweibettzimmer, gleich am Fenster. In dem anderen Bett lag ein älteres Mädchen. Ich erinnere mich noch an sehr viele Details. Sie war blond, vielleicht 12 oder 13 Jahre alt. Sie sagte, meine Mutter sei schon da gewesen, aber ich hätte noch geschlafen. Das Mädchen musste auch wieder eingeschlafen sein, denn als es aufwachte, sei meine Mutter wieder weg gewesen. Ich hielt es vor Schmerzen kaum aus und hob meine Bettdecke an. Darunter erblickte ich mein mit Blut und Wundsekret vollgesaugtes OP-Hemdchen, das ich mit zitternden Fingern zur Seite schob. In meiner Leiste klaffte eine etwa 4 Zentimeter lange offene Wunde, die blutete und jede Menge Wundsekret absonderte. Ich weiß noch, dass ich keine Fäden sah, wo mir doch zuvor von einem netten Doktor erklärt worden war, dass man mich mit so etwas wieder zunähen würde, nachdem man den Leistenbruch gerichtet hätte. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass da keine Fäden waren, nur eine klaffende Wunde, aus der es sickerte. Was dann geschah, weiß ich nur noch bruchstückartig aus Erzählungen meiner Verwandten. Ich musste wohl das Bewusstsein verloren haben. Das Mädchen im Bett neben mir hatte nach Hilfe geklingelt. Ich wurde immer wieder wach und sackte wieder weg, wie in einem schlechten Film. Einmal hörte ich das Geschrei von draußen auf dem Flur. Dann stürmte irgendwann mein Opa mit einer Wolldecke unter dem Arm auf mich zu, wickelte mich darin ein und rannte mit mir aus dem Krankenhaus. Das nächste Mal wurde ich wach, als mein Opa mit mir auf dem Arm in einen Krankenwagen stieg. Auf bescheuerte Weise war ich glücklich, nur ganz kurz. Ich war bei meinem Opa und ich würde mit dem Tatütata fahren. Leider konnte ich das Martinshorn nicht mehr hören, weil ich da bereits im Koma lag. Mein Opa hatte sich damals strafbar gemacht, indem er mich einfach gepackt und in ein anderes Krankenhaus gebracht hatte. Es hatte nie Konsequenzen für ihn gegeben, aber die hätte er in Kauf genommen, um mein Leben zu retten. Und das hat er. Ich hatte eine beginnende Sepsis, fiel ins Koma und war ganze 11 Tage weg. In dieser Zeit bekam ich noch Wundscharlach. Die Haut an meinem Körper löste sich großflächig ab. Man konnte mit einer Hand unter die Haut der anderen Handfläche gleiten. Dann versagten meine Nieren und es war nicht sicher, ob ich überleben würde. Angeblich wäre ich mit schmutzigen Instrumenten operiert worden. Das war es, was man mir mein ganzes Leben lang erzählte. Wie es wirklich war, kann ich nur vermuten. Mein Opa muss die ganze Zeit an meinem Bett gewacht und niemanden zu mir gelassen haben, so später die netten Schwestern. Er soll laut geweint und gejubelt haben, als das erste Tröpfchen Urin in meinen Katheterbeutel floss, das Zeichen, dass meine Nieren wieder arbeiteten. Ich war noch weggetreten und hatte von allem nichts mitbekommen, aber mein Opa hat auch später immer geweint, wenn jemand davon anfing. Es dauerte 6 Wochen, bis ich das Krankenhaus verlassen konnte. Zwischenzeitlich hatte ich mir dort auch noch ein zweites Mal Windpocken eingefangen, die aber zum Glück bei meiner Entlassung schon wieder Geschichte waren. Ich weiß nicht, wie meine Geschwister es heute empfinden. Wir reden selten bis gar nicht über dieses Thema, aber ich habe ständig das Gefühl, meine Kindheit knapp überlebt zu haben. Wenn ich heute darüber nachdenke, passt alles wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Ein Bruder war tot. Wir anderen hatten alle langwierige, teils lebensgefährliche Krankheiten oder Leiden und mit ihrer ungewohnten Fürsorge machte meine Mutter diese unangenehmen Erfahrungen für uns zu etwas, das gar nicht so schlimm war, weil sie uns dann lieb hatte. Ich hätte mir einen Zeh abgehackt, um mehr davon zu bekommen. Endlich gab es etwas, das sie brauchte, das wir ihr geben konnten und wofür sie uns mit Liebe belohnte. Endlich waren wir mal zu was Nütze. Zu ihrer Enttäuschung wurden wir irgendwann erwachsen, zogen aus und nahmen ihr damit die Möglichkeit, ihr in meinen Augen ausgewachsenes Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ausleben zu können. Sie konzentrierte sich daraufhin auf sich selbst und entwickelte von Diabetes bis hin zum sorgsam gepflegten offenen Bein alles, was man so kriegen konnte, um möglichst oft zum Arzt zu müssen. Viele Krankheiten waren erfunden, die Diabetes war aber real und wurde ausgeschöpft bis zum Gehtnichtmehr. Von da an gab es auch keine anderen Gesprächsthemen mehr als ihre Krankheiten. Wenn man mit ihr telefonierte oder sie besuchte, ging es stundenlang nur um Arztbesuche, Diagnosen, geplante Krankenhausaufenthalte und so weiter. Ihr wahres Krankheitsbild leuchtete quasi wie eine Neonreklame über ihrem Kopf. Aber niemand, auch keiner ihrer zahlreichen Ärzte, hatte das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Da wir Kinder ja nicht mehr zur Verfügung stehen, dürfte sich das Stellvertreter in der Zwischenzeit erledigt haben, diagnostiziert. Ich bin natürlich keine Ärztin, aber dennoch davon überzeugt, dass in dieser Richtung mit meiner Mutter etwas gewaltig nicht stimmt. Aber wie es bei psychisch kranken Menschen oft der Fall ist, wehren sie sich auch gegen entsprechende Diagnosen. Meine Mutter wechselte in ihrem Leben oft die Ärzte. Ich schätze, vermutlich immer dann, wenn ihr einer draufkam. Unfall, Krankenhaus, Bridge und Ponyhof. Ich war in der 2. Klasse, als mir mein 2. Krankenhausaufenthalt beschert wurde. Wenn ich auch nicht viel wusste, so wusste ich doch, dass das nicht von ungefähr kam. Denn schlagartig erinnerte ich mich an meinen ersten Krankenhausaufenthalt in der 1. Klasse. Zum Glück konnte ich damals bereits lesen und schreiben, sonst hätte ich deswegen am Ende noch die 1. Klasse wiederholen müssen. Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause. Schon beim Betreten des Hauses roch ich das mir drohende Unheil. Es gab gebackene Leber. Und das, obwohl Mutter genau wusste, dass wir Kinder alles andere als begeistert von Innereien waren. Aber so war das nun mal. Berücksichtigt wurden lediglich ihre Wünsche. Egal ob Wirsing oder Leber. Auf den Tisch kam regelmäßig etwas, bei dem wir Kinder mit Sicherheit keine Luftsprünge machten. Sie hält sich übrigens bis heute für eine tolle Köchin, obwohl alles bei ihr schmeckte, wie schon mal gegessen. Ich sollte Opa zum Essen holen und sprintete die Treppe hinauf. Nachdem ich ihm Bescheid gesagt hatte, lief ich wieder nach unten und direkt in die vor verbranntem Fett und Mehl rauchende, heiße Pfanne, die meine Mutter zufälligerweise genau in dem Moment, als ich um die Ecke bog, nach draußen bringen wollte, um die Rauchbildung im Haus zu reduzieren. Vom Kopf bis zu den Schultern war ich mit heißem Fett verbrannt und sie reagierte professionell und routiniert, wie immer, wenn eines von uns Kindern einen Unfall hatte. Sie stellte mich mitsamt meinen Klamotten unter die kalte Dusche. Ich erinnere mich noch genau an mein T-Shirt. Es war türkisfarben und hatte bunte kleine Punkte. Nach der kalten Dusche fuhr sie mich ins örtliche Krankenhaus, anstatt einen Krankenwagen zu rufen, wodurch wertvolle Zeit verging. Wofür auch immer, denn im Krankenhaus hieß es ebenfalls warten. Mutter setzte sich zu mir auf das uns zugewiesene Bett und fuhr mir durchs Haar, tröstete mich. Das tat sie sonst nie, nur in solchen Situationen. Typisch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Wie auch immer, ich genoss den kurzen Moment der Zuneigung und das Gefühl, doch nicht so ganz ungewollt zu sein. Der behandelnde Arzt ließ sich ebenfalls Zeit, ehe er schließlich irgendwann auftauchte und meine Mutter anraunzte, warum sie nicht mit mir in die Notaufnahme gegangen sei. Ich war ohnehin die ganze Zeit nur am Schluchzen und der Arzt sorgte mit seiner harschen Art nicht gerade dafür, dass ich mich wohl und gut aufgehoben fühlte. Mein Gesicht, mein Hals und meine Schultern waren übersät mit Verbrennungen 2. Grades. Es hätte nicht viel gefehlt und eine Operation wäre unumgänglich gewesen. Diesmal lag ich 8 Wochen im Krankenhaus und verpasste wieder satte 6 Wochen Unterricht. 2 davon waren glücklicherweise auf die Osterferien gefallen. Besuch bekam ich nur sporadisch. Dafür hatte mir mein Onkel einen VHS-Videorekorder samt kleinem Fernsehgerät organisiert, auf dem Tag ein, Tag aus Die Hexe und der Zauberer sowie Taran und der Zauberkessel liefen. Ab und zu ließ ich sogar meine Mutter blicken, seltsamerweise immer dann, wenn gerade Visite war. Dann konnte sie zeigen, wie fürsorglich sie war. Langweilig wurde mir in den 8 Wochen nicht ein einziges Mal. Beinahe täglich bin ich auf der Station umhergestreift und habe die älteren Damen beim Bridge abgezockt. Wir spielten um 50 Pfennig pro Partie. Die Herrschaften waren um jede Beschäftigung froh und ich hatte ein bisschen Kleingeld, um mir am Automaten heimlich eine Cola oder Süßigkeiten zu ziehen, an die ich normalerweise nicht so leicht herankam. Als das Osterwochenende kam, entführte mich meine Mutter aus dem Krankenhaus. Alles war minutiös geplant und getaktet. Ihr Auftritt war perfekt. Anders kann man es nicht nennen. Nach Rücksprache mit den Ärzten durfte ich für ein paar Stunden das Krankenhaus verlassen. Jedoch musste Mutter einen Zettel unterschreiben, dass dies auf eigene Gefahr vonstatten ging. Dann fuhren wir in einen etwa 20 Kilometer entfernten Ort zu einem Ponyhof. Welches Mädchen träumte nicht davon? Nur kam ich mir extrem blöd vor und fühlte mich wie eine Außerirdische, weil ich vom Kopf bis zu den Schultern in eine Art Netzverband gewickelt war. Keinesfalls durfte Sonne auf meine verbrannte Haut scheinen. Ich war also neben den Ponys die Hauptattraktion Nummer 1. Die anderen Kinder gafften mich an und zeigten mit ihren Fingern auf mich, als wäre ich nicht von dieser Welt, was meinen Aufenthalt dort natürlich ein wenig trübte. Nachdem Mutter mich genötigt hatte, eine Postkarte an die Ärzte und Schwestern sowie an meine Schule zu schreiben, fuhren wir wieder ins Krankenhaus zurück. Ich war froh, als ich wieder dort war und meine Ruhe hatte. Im Hospital fiel ich unter all den anderen einbandagierten Kranken wenigstens nicht auf. 4 Wochen, nachdem ich mein Krankenbett bezogen hatte, wurde ein junger Mann zu mir ins Zimmer verlegt, der einen schweren Autounfall gehabt hatte. Ich verstehe bis heute nicht, wie man so etwas tun konnte. Sein Anblick war schrecklich und bescherte mir Albträume. Er war in so einem komischen Gestell aufgehängt, weil wohl so ziemlich alle Knochen in seinem Körper gebrochen waren. Bewegen konnte er sich ohnehin nicht, weil überall aus Armen, Beinen und Rücken lange Metallstäbe ragten. Heute würde ich ihn mit einer Art Ganzkörper-Pinhead vergleichen. Irgendwie beneidete ich den Kerl trotzdem, weil er laufend Besuch bekam. Von seiner Familie, von Freunden und Verwandten sowie Bekannten. Eines Tages bekam er Besuch von einem guten Freund, der sich irgendwann auf dem Balkon verzog. Ja, die gab es damals tatsächlich. Und eine rauchte. Ich nutzte die Gunst der Stunde und erlaubte mir einen Scherz. Ich verriegelte die Balkontür von innen, sodass der Besucher meines Mitbewohners nicht mehr hereinkam. Es machte mir einen Heidenspaß zuzusehen, wie der draußen rumhampelte und einen Tumult veranstaltete, damit ich ihm die Tür öffnete. Mein Gegenüber in dem Gestänge konnte nicht mal die Ruftaste betätigen. Wie auch? Irgendwann stand sein Kumpel dann plötzlich wieder im Zimmer. Er war von unserem Balkon auf den nächsten gesprungen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er dabei die 3 Stockwerke nach unten gestürzt wäre. Neben seinem Freund wäre noch ein Bett frei gewesen. Als Folge des Unfalls durfte ich 4 Jahre lang nicht ins Freibad oder mich ungeschützt und ohne die verbrannten Hautstellen im Gesicht, am Hals, an den Schultern und am Rücken abzudecken, der Sonne aussetzen. Als Andenken ist mir auf der rechten Schulter eine runde, vernarbte Stelle geblieben. Manchmal, wenn es sehr heiß ist oder ich mich wegen irgendetwas aufregen muss, verfärben sich die verbrannten Stellen im Gesicht und am Hals dunkelrot. Aber mehr ist mir davon zum Glück nicht als Andenken geblieben. O du Fröhliche! Wie für alle Kinder war auch für uns Weihnachten eine große Sache. Zu verdanken hatten wir das allerdings nicht meinen Eltern, sondern meinen Großeltern mütterlicherseits, die sich jedes Jahr große Mühe gaben, ihren Enkeln ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten. Allein schon deshalb, weil sie ganz genau wussten, dass wir von unseren Eltern nicht viel zu erwarten hatten. Mein Opa hielt nicht viel von seiner Tochter, woraus er auch kein Geheimnis machte. Er bezeichnete sie nicht selten als die faule, fette, verlogene Kuh. So war es natürlich auch kein Wunder, dass die beiden sich kaum 10 Minuten zusammen in einem Raum aufhalten konnten, ohne sich in die Haare zu kriegen. Meist ging es dabei um uns, weil meine Großeltern, glücklicherweise, nicht verborgen blieb, dass wir nicht gerade eine tolle Kindheit hatten. Sozialarbeiter würden heute sagen, wir waren verwahrlost. Assi-Kinder, die abgetragene Klamotten trugen, nicht gut rochen und immer Hunger hatten. Ich erinnere mich sogar an einen Tag, an dem meine Mutter meinen Opa bei uns zu Hause mit einer großen Fleischgabel bedrohte, weil er mich mitnehmen wollte. Er musste von dannen ziehen und ich heulte mir die Seele aus dem Leib, weil ich nicht mit durfte. Aber zurück zum Thema. Da sich die beiden Streithähne nicht zusammenreißen konnten, gab es irgendwann 2 Bescherungen. Einmal die wunderschöne Feier bei meinen Großeltern, wo ich dann anschließend auch den Rest der Feiertage verbrachte, und dann Heiligabend zu Hause. Auch meine Eltern wollten das Ganze großartig zelebrieren. Es wurde im Wald Moos gesammelt und damit die übertrieben große Krippe plus Waldlandschaft in einer Ecke des Wohnzimmers aufgebaut, aus deren Mitte dann der ebenso übertriebene große Altbau mit hohen Decken Tannenbaum ragte. Für mögliche Gäste wurde dann ausschweifend eingekauft, man wollte sich ja nicht blamieren. Wir kannten das alles schon, jedes Jahr das gleiche Theater. Und wir machten uns nicht die geringste Hoffnung auf schöne Geschenke, denn eines war sonnenklar. Weihnachten, Geburtstage, Ostern und sonstige Gelegenheiten wurden immer genutzt, um unsere Garderoben aufzubessern. Wir bekamen an solchen Tagen Dinge, die andere, in unseren Augen normale Kinder, ganz einfach so bekamen, weil Eltern das ebenso machten, weil sie sich um ihre Kinder kümmerten und sorgten und wollten, dass es ihnen an nichts fehlte. Das hatten wir damals noch nicht begriffen. Für uns war es völlig normal, so zu leben. Wir waren nur neidisch auf die anderen, die hatten eben mehr. So war das. In Erwartung irgendeines nützlichen Gegenstands beäugte ich die Geschenke unter dem Baum, während wir artig die erste Strophe von »Stille Nacht« krähten. Kurz darauf erspähte ich mein, ja, genau, nur eins, Geschenk. Es war etwa 50 Zentimeter lang und vielleicht 20 breit. Das sah nicht nach Socken aus, auch nicht nach anderer Kleidung. Es konnten auch keine Schuhe sein, dafür war der Karton zu lang. Ich grübelte. Sollte vielleicht etwas zum Spielen darin sein? Niemals, holte ich mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Endlich war das Lied zu Ende. Traditionsgemäß fielen sich danach alle in die Arme, wünschten sich ein frohes Weihnachtsfest und küssten sich von oben bis unten ab. Danach durfte dann ausgepackt werden. Vorsichtig entfernte ich an einem Ende des Pakets das Geschenkpapier und erblickte zu meiner unbändigen Verwunderung eine pinkfarbene Kartonage mit dem Logo von Mattel. Etwas darunter der geschwungene Schriftzug Barbie. Ich traute meinen Augen kaum. War das vielleicht der Barbie-Sportwagen? Oder ein anderes cooles Barbie-Zubehör? Ich besaß zwar noch keine Originalpuppe, nur eine aus dem Drehständer des Supermarktes, aber die könnte sicher auch in das Barbie-Cabrio passen, auch wenn man ihre Knie nicht anwinkeln konnte. Dann würde sie eben im Stehen fahren. Ich freute mich, riss den Rest des Geschenkpapiers herunter und staunte nicht schlecht, als ich sah, was ich bekommen hatte. Eine riesengroße, bestimmt 40 Zentimeter Barbie. Original, ja, aber riesengroß. Mir fiel sprichwörtlich die Kinnlade herunter. Keine meiner Spielkameradinnen besaß ein Barbie-Möbel oder Zubehör, in das meine neue Puppe gepasst hätte. Ich konnte keine Kleidung oder Schuhe austauschen, nicht mit den anderen Barbies Tee an einem Tisch trinken. Nichts. Ich konnte schlicht nicht mitspielen. Heute wäre diese Puppe aus den 80ern wahrscheinlich ein teures Sammlerstück, aber für mich war sie damals nur ein weiteres Zeichen dafür, dass ich meinen Eltern anscheinend nichts bedeutete. Es ihnen völlig egal war, ob uns etwas gefiel oder nicht. Ich vermute heute, dass diese Puppe aus einem Sonderpostenramschladen stammte, weil sich die bestimmt schlecht verkaufte. Meine Mutter hatte sie vermutlich für 10 Mark ergattert und das Ganze als abgehakt betrachtet. Während ich noch meine Enttäuschung verdaute, stolzierte meine Mutter mit einem Pelzmantel durchs Wohnzimmer. Ihr Geschenk von Vater an sie. Er bekam eine Kamera mit viel Zubehör und einen neuen Rasierapparat. Ich erinnere mich noch, dass ich an diesem Tag sehr verletzt war und freiwillig früh schlafen ging, damit es bis zu Opas Bescherung nicht so lange dauerte. Damals dämmerte mir zum ersten Mal, dass irgendetwas nicht fair verlief. Ich wusste nur nicht, was es war. Rückblickend verstehe ich heute, dass meine Eltern aneinander mehr geliebt haben müssen als uns. Wir waren lästige Nebenprodukte einer vergangenen Liebe. Prinzessin. Wenn meine Mutter auch nicht viel konnte, mit der Nähmaschine umgehen, das konnte sie. Und da sie gerne zeigte, was sie hatte und konnte, profitierten wir Kinder an Fasching davon. Jeder bekam ein selbstgenähtes Kostüm. Und ich muss zugeben, die Sachen, die meine Mutter nähte, machten wirklich was her. In einem anderen Leben hätte sie damit Geld verdienen können. In diesem Leben schneiderte sie nur, wenn es ihr etwas anderes brachte. Aufmerksamkeit. Mein Bruder wurde ein Räuber Hotzenplotz, die anderen bekamen Tierkostüme und ich sollte eine Prinzessin werden. Das passte mir so gar nicht in den Kram. Ich war keine Prinzessin, sondern ein schmuddeliger Wildfang. Deshalb wollte ich ein Cowgirl sein. Aber alles Jammern und Betteln half nichts. Meine Mutter hatte beschlossen, dass ich eine Prinzessin sein würde, also wurde ich eine. Ich war ihr generell zu hässlich, zu jungenhaft, zu unförmig und auch zu pummelig. Außerdem seien meine Haare hässlich, was kein Wunder war, wurden sie doch von keinem Friseur, sondern von ihr geschnitten. Jedenfalls machte meine Mutter sich an die Arbeit und werkelte einen Prinzessinnentraum aus weißer Spitze, blauem Tüll und einem echten Reifrock. Ich bekam noch ein Diadem aus dem Ramschladen und schicke weiße Lackschuhe. Fertig war das Dornröschen. Obwohl ich zugeben musste, dass dieses Kostüm ein Traum war, konnte ich mich nicht freuen. Ich wollte draußen mit den anderen Kindern Cowboy und Indianer spielen, rumrennen, klettern und mich schmutzig machen. Jetzt war ich dazu verdonnert, mit den anderen Prinzessinnen und Feen Teepartys abzuhalten. Hinzu kam noch, dass mich alle anstarrten, wo ich auch hinkam. Beim Faschingszug war ich eine kleine Sensation. Die meiste Zeit habe ich mich geschämt, konnte mich aber wegen der Fülle des wuchtigen Kleides nirgends verstecken. Es war der blanke Albtraum für mich. Die ganzen Faschingstage über musste ich aufpassen, mich nicht schmutzig zu machen, wusste ich doch, dass mir das nur wieder Ärger einbringen würde. Zum Glück gingen diese Tage vorbei und das Kleid wanderte in einen Karton im Keller. Im Jahr darauf holte meine Mutter es wieder hervor, in der Hoffnung, dass ich es noch einmal tragen könnte. Ich war aber in dem vergangenen Jahr sehr gewachsen und passte nicht mehr hinein. Fürs Wachsen bekam ich auf der Stelle eine gescheuert. »Und fett geworden bist du auch noch«, schnauzte sie mich an. »Kein Wunder, du frisst ja auch wie ein Schwein.« Ich weinte, teils vor Wut, weil ich für gewöhnlich froh sein konnte, wenn ich genug zu essen bekam, und teils vor Glück, weil mir der Prinzessinnenwahnsinn erspart blieb. Das Kleid erbte meine damalige Freundin Bianca, die einen Kopf kleiner war als ich und zudem viel schmaler. Meine Mutter überreichte es ihr mit den Worten: »Du hast sowieso viel schönere Haare und bist viel hübscher als Jasmin. Du wirst eine viel bessere Prinzessin sein.« Die Mutter meiner Freundin blickte beschämt und entsetzt erst zu meiner Mutter, dann wieder zu mir und dann wieder zu meiner Mutter, bevor sie schwer schluckte und zu mir sagte: »Du warst letztes Jahr eine ganz tolle Prinzessin, Jasmin. Jetzt bist du groß genug für das Cowboy-Kostüm von Hannes. Ich suche es dir gleich raus.« Hannes, das war Biancas Bruder. Er war ein Jahr älter als wir. Ich war nicht sicher, ob ich das Kostüm annehmen durfte und blickte ängstlich zu meiner Mutter. Die grinste nur verächtlich und sagte: »Nimm das junge Kostüm ruhig an. Was anderes steht dir, Trampel, sowieso nicht.« Biancas Mutter wandte sich ab und ging wortlos zurück in ihre Wohnung. An diesem Tag merkte ich ein weiteres Mal, dass es in anderen Familien anders zuging. Besser. Und dass meine Welt, wie ich sie kannte, nicht in Ordnung war. Der Statist. Vater war in meiner Kindheit kaum anwesend. Abends, kurz bevor wir ins Bett mussten, bekamen wir Kinder ihn zu Gesicht. Rückblickend war mein Vater immer nur ein Statist am Filmset unserer Familie Flodder. Ich kann es ihm heute nicht verübeln. Aus Erziehungsangelegenheiten hielt er sich größtenteils raus. Er hätte ohnehin den Kürzeren gezogen. Ab und zu, wie etwa beim Kotzewirsing, demonstrierte er seine Macht, was aber im Vergleich zu allem anderen nicht ganz so schlimm war. Und ich bin mir sicher, dass er es anschließend büßen musste. Einen einmaligen Fehler kann man verzeihen, zumal als Kind. Aber meine Mutter hat wiederholt und vor allem immer wieder dieselben Fehler begangen. An Vaters Stelle wäre ich auch lieber arbeiten gegangen oder hätte mich sonst wo aufgehalten, um nur ja möglichst wenig Zeit mit meiner Mutter verbringen zu müssen. Ich nehme ihm das heute nicht mehr übel. Damals schon. Er fehlte mir. Irgendwann war er dann zunehmend seltener zu Hause. Verblasste wie ein Geist, bis er schließlich eines Tages ganz weg war. Verschwunden, einfach so, ohne ein Wort. Wäre er Raucher gewesen, hätte ich gesagt, er ist Zigaretten holen gegangen. Jahre später, ich habe keine Ahnung, wie es den Kackbratzen in meiner Familie gelungen ist, es so lange geheim zu halten, habe ich erfahren, dass er eingesessen ist. 5 Jahre wegen versuchter Entführung in Tateinheit mit räuberischer Erpressung. Zur Erinnerung. Mein Vater war es, der das ganze Geld ranschaffte. Ich kann nur mutmaßen, dass dies durch ehrliche Arbeit geschehen ist. Selbst jedoch nie etwas davon hatte, weil Mutter schneller alles ausgab, als er es mit nach Hause brachte. Später hat er mir erzählt, dass sein einziger Wunsch war, von dort zu verschwinden, abzuhauen, alles hinter sich zu lassen. Ich fühlte mich damals im Stich gelassen, habe mich gefragt, wie er gehen konnte, ohne mich mitzunehmen. Jahrelang war ich stinksauer auf ihn, bis ich merkte, dass es Mutter war, die mich mit diesen Glaubenssätzen gepolt hat. Heute weiß ich, dass er uns mitgenommen hätte, wenn er nur irgendeine Möglichkeit gesehen hätte. Aber in der 6 Quadratmeter großen Zelle der JVA wäre kein Platz für uns gewesen. Die Spinne auf der Kellertreppe. Bevor die Digitalisierung ins 21. Jahrhundert Einzug gehalten hatte, war es üblich, dass Leute von der Ober kamen, um einmal im Jahr die Stromzähler abzulesen. Mein Bruder und ich waren etwa 9 und 10 Jahre alt und hatten Wochen zuvor mit so einer Vogelspinne gespielt, diesen Teilen, die man damals überall auf Jahrmärkten kaufen konnte. Das war so eine Plastikspinne mit haarigen Beinen und einer Art Gummizunge in einem Hohlraum unter ihrem Körper. Aus dem Hinterteil der Spinne ragte ein flexibler Schlauch, der in eine kleine hohle Gummikugel mündete, mit der man die Gummizunge unter dem Körper der Spinne aufpumpen und das Tier damit zum Springen bringen konnte. Irgendwann jedoch landete das Spielzeug ohne den Schlauch auf der Kellertreppe. Auf jener Treppe, die die Obak-Zählerableser nehmen mussten, um in den Keller zu den Zählern zu gelangen und vor deren Tür jetzt die Ableser sowie meine erboste Großmutter standen. Keiner von ihnen traute sich, in den Keller zu gehen, weil eine riesige Vogelspinne, und die sah von Weitem wirklich echt aus, auf den Stufen saß. Damals hielt meine Mutter tatsächlich eine richtige, also eine echte Vogelspinne, und Großmutter keifte Mutter jetzt an, dass das Vieh Junge bekommen haben musste und diese nun überall im Haus wären, denn die Vogelspinne saß nach wie vor im Terrarium. Wir Kinder waren zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Heimweg von der Schule und ahnten nicht, was uns an dem Tag noch bevorstehen sollte. Als wir nach Hause kamen, standen 4 Leute, Großmutter, Mutter und die 2 von der Obak, vor der Kellertür und diskutierten, was nun zu tun sei. Mein Bruder und ich hatten natürlich längst vergessen, was da auf der Stufe saß, lag und für allgemeine Unruhe sorgte. Erst als Großmutter einen Stock holte und das Vieh damit anstieß, fiel die Anspannung von den Leuten ab und das Ableseteam der Obak konnte ausatmen. Eine Spielzeugspinne. Wir Kinder lachten wegen unseres gelungenen Scherzes, woraufhin wir später die Prügel unseres Lebens kassieren sollten. Ich bin mir sicher, dass die beiden OBAG-Ableser diese Geschichte heute noch zum Besten geben, vorausgesetzt, sie leben noch. Etwas, das unter vielen anderen Dingen bei uns nicht erlaubt war, war Spaß. Spaß zu haben oder gar zu lachen war in unserer Familie nicht gern gesehen. Bei uns musste man zum Lachen sprichwörtlich in den Keller gehen und aufpassen, dabei ja nicht erwischt zu werden. Missbraucht und verkauft. Und dann kam der Tag, an dem ich den Glauben an die Menschheit verlor, ohne es zu wissen. Das kam erst später. Es war ein ganz normaler Tag im Spätsommer und mein 8 Jahre älterer Cousin musste, durfte auf mich aufpassen. Meine beiden Brüder waren mit Opa im Unimog unterwegs. Mutter und Oma machten sich gerade auf den Weg irgendwo hin. Wohin genau, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls wollte oder durfte ich nicht mit. Warum ausgerechnet mein Cousin auf mich aufpassen sollte, wusste ich nicht. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass ich allein zu Hause gewesen wäre. Aber als 10-Jährige macht man sich darüber nicht lange Gedanken. Er förderte einen Gameboy aus seiner Gesäßtasche zutage und vergessen waren alle Fragen nach dem Warum. Irgendwie fühlte ich mich an dem Tag komisch, als ob ich eine Ahnung gehabt hätte, dass etwas Schlimmes passieren würde, aber als Kind denkt man über so etwas nicht nach. Er schwenkte mit dem Spielzeug, das jeder von uns gerne gehabt hätte, aber nie bekommen hatte, in der Luft herum. Umso mehr freute ich mich, damit spielen zu dürfen. Hätte ich geahnt, welchen Preis ich dafür zahlen würde, ich hätte das Ding niemals angefasst. Selbst heute schüttelt es mich noch manchmal, wenn ich einen Gameboy sehe oder dieses eine Spiel, Quicks. Und obwohl ich weiß, dass es absoluter Blödsinn ist, mir selbst die Schuld für sein Vergehen in die Schuhe zu schieben, es passiert trotzdem noch manchmal. Nichts ahnend gingen wir in mein Zimmer, wo ich etwa eine Viertelstunde lang auf meinem Bett sitzend mit dem Gameboy spielen durfte, ehe mein Cousin mir das Gerät aus der Hand riss und damit in der Luft herumwedelte. Ich weiß noch genau, wie sehr ich mich darüber geärgert habe. Um weiterspielen zu dürfen, so erklärte er mir, müsse ich gar nichts tun. Ich müsse nur meine Klappe halten und ihn machen lassen. Dumm, wie ich mit meinen 10 Jahren war und nur das Weiterspielen im Sinn hatte, nickte ich stumm und ließ mich auf seinen Handel ein. Einen Pakt mit dem Teufel, wie sich kurz darauf herausstellen sollte. Erst fummelte er an mir rum, während er hinter mir stand. Das bereitete mir keine Schmerzen. Ich ließ sein Tun einfach über mich ergehen. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass mir jemand sein hartes Teil am Rücken rieb. Ich blendete alles um mich herum aus, nicht ahnend, was noch kommen und mein Leben für immer verändern sollte. Er schob seine Hand in meine Hose und Unterhose und rieb und rubbelte, während er hinter mir röchelte und stöhnte. Mit seiner anderen Hand schlug er mir immer wieder rhythmisch gegen den Rücken. Dann schubste er mich auf mein Bett, auf dem ich vorhin noch beim Spielen gesessen hatte. »Klappe halten«, erinnerte er mich. Und selbst wenn ich geschrien hätte, es hätte nichts genützt. Erstens war ohnehin niemand da, der mir hätte helfen können, und zweitens waren unsere direkten Nachbarn Lärm von uns gewöhnt. Mir blieb also nichts anderes übrig, als das, was kommen sollte, über mich ergehen zu lassen. Er zog mir meine Hose samt Unterhose von den Beinen, ließ seine Hose runter und legte sich auf mich. Mit einer Hand hielt er mir den Mund zu, mit der anderen fummelte er irgendwo rum. Und dann durchfuhr mich ein Schmerz, so überraschend und scharf, dass ich ihn in die Hand biss. Doch statt von mir abzulassen, legte er jetzt erst richtig los. Er stieß immer und immer wieder zu, während ich das Gefühl hatte, innerlich zu zerreißen. Stumme Tränen rannen über meine Wangen, während er sich fortlaufend mit einer Wucht auf mich warf und mir damit sämtliche Luft aus der Lunge presste. Zum Glück dauerte es nicht lang und er rollte sich schon nach wenigen Minuten von mir runter, die mir eher wie Stunden vorkamen. »Kannst du behalten«, sagte er schließlich und nickte in Richtung Gameboy. Unfähig, irgendetwas zu erwidern, nickte ich nur. Nachdem er sich endlich angezogen hatte und aus meinem Zimmer verschwunden war, traute auch ich mich, meine Hose wieder anzuziehen. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was hier eben passiert war, aber ich wusste eines – nämlich, dass ich das nicht mehr wiederholen sollte. Meine Körpermitte fühlte sich an, als hätte jemand einen glühenden Schürhaken dagegen gehalten. Ich fühlte mich schmutzig, ekelte mich vor mir selbst und hatte keine Ahnung, warum. So schlimm das Erlebnis eben gewesen war, das Schlimmste sollte erst noch kommen. Als Mutter und Großmutter zurückkehrten, rannte ich nach unten, um... Ja, um was zu tun. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ihnen erzählen, was mein Cousin getan hatte? Nein, das kam nicht in Frage. Ich habe auch in seinen Augen dieses Funkeln gesehen, das nichts Gutes verhieß. Eine unausgesprochene Drohung, mir etwas anzutun, sollte ich mein Maul aufmachen. Das war in jeder Sprache verständlich, dazu musste er es nicht einmal aussprechen. Also lief ich auf Mutter zu und schlang meine Arme um sie, doch die schob mich von sich weg. Nichts anderes habe ich erwartet, doch hatte ich gehofft, dass sie mir ansehen würde, was geschehen war. Auch darin hatte ich mich getäuscht. Ich wusste, dass es normal war, dass jemand, der auf jemand anderen aufpasste, Geld dafür bekam. Kannte ich ja von meinen Babysitting-Jobs, auch wenn Mutter mir ständig das Geld abknöpfte. Hier wechselte ein blauer Schein dem Besitzer, jedoch in die andere Richtung. Mit einem diabolischen Grinsen schob meine Mutter den 100-Mark-Schein ein, zündete sich eine Zigarette an und verschwand wortlos. Ich habe lange gebraucht, um die Puzzleteile zu dem zusammenzusetzen, was es war. Ein Bild, das an Grausamkeit nicht zu überbieten war. Reichte es nicht, dass ich an diesem Tag von meinem Cousin vergewaltigt worden war? Nein, anscheinend hatte das Universum noch eine weitere Überraschung für mich. Meine eigene Mutter hatte mich verkauft. Nur gut, dass Kinder gut im Verdrängen sind. Aber eines Tages wird alles wieder an die Oberfläche gespült, selbst das, was tief im Schlamm vergraben liegt. Ich wünsche meiner Mutter nichts Schlechtes, nur dass sie ein einziges Mal sich selbst begegnet. Schuld. Wie lebt man als Kind, wenn man sich die Schuld am Tod des eigenen kleinen Bruders auf die Fahne schreiben lassen muss? Die Antwort? Schlecht. Jahrelang wurde ich im Glauben gelassen, Schuld am Tod meines Bruders gewesen zu sein. Und nicht nur ich, nein, auch mein ein Jahre jüngerer Bruder hatte angeblich maßgeblich dazu beigetragen. Ein Jahr zuvor. Wie Kinder nun mal so sind, kann es beim Spielen schon mal zum einen oder anderen blauen Fleck kommen. Nicht selten wurde bei uns geschubst, getreten oder mit Gegenständen nach jemandem geschlagen oder geworfen. Bestenfalls kam man mit ein paar Blessuren, Kratzern oder blauen Flecken davon. Wenn man Pech hatte, blutete es schon mal. Aber nichts, was man nicht mit dem Inhalt aus der Hausapotheke hinbekam. Ich meine mich zu erinnern, dass wir nur ein einziges Mal ins Krankenhaus gefahren sind, als mir einer meiner Brüder, der ältere der beiden, aus 3 Metern Höhe ein Holzscheit auf den Kopf geworfen hat. Der jüngere meiner beiden Brüder trug oft blaue Flecke zur Schau, die seltsamerweise nicht verblassten, sondern im Gegenteil bald darauf schwarz wurden. Richtig schwarz. Wir beiden anderen Geschwister bezogen daraufhin gut Prügel, wahlweise mit dem Kochlöffel oder mit dem Teppichklopfer aus Pettichrohr. Selbst eine Woche später wurde ich beim Sitzen noch an die Schmerzen erinnert. Jedoch bezogen wir die Schläge völlig zu Unrecht, denn ausnahmsweise war keiner von uns beiden für die Blessuren unseres kleinen Bruders verantwortlich. Natürlich glaubte uns das niemand. Irgendjemand musste ihn schließlich getreten oder ihn geschlagen haben, um Flecken mit solchen Verfärbungen zu verursachen. Als 2 Wochen später noch keine Besserung eingetreten ist, kam meiner Mutter schließlich die Idee, dass sie doch mal mit dem Kleinen zum Arzt gehen könnte. Doch es war zu spät. Wäre es bei vernünftiger Betrachtung auch 2 Wochen vorher gewesen. Augenblicklich wurden sie in die Uniklinik überwiesen, wo Ärzte auch schnell eine passende Diagnose präsentierten. Aplastische Anämie. Eine Gruppe von seltenen Erkrankungen, bei der es durch verschiedene Auslöser zu einem Schwund der blutbildenden Stammzellen im Knochenmark kommt, was zu einer Blutarmut mit Verringerung der Anzahl aller Zellen des Blutes führt. Diese Anämien können durch Gifte oder ionisierende Strahlung ausgelöst werden. Meistens liegt aber eine Autoimmunreaktion gegen das Knochenmark vor. Heute gibt es gute Therapieansätze und die Heilungschancen stehen gut. Vor 30 Jahren jedoch hatte keiner der behandelnden Ärzte und späteren Professoren in der Poliklinik auch nur den blassesten Schimmer, wie sie dem kleinen Jungen, abgesehen von einer passenden Knochenmarkspende, das Leben retten sollten. Während Mutter mit unserem kleinen Bruder in München war, wurden wir anderen beiden Kinder abwechselnd bei Oma und einer Bekannten untergebracht. Die Krankheit meines kleinen Bruders stellte unser aller Leben auf den Kopf und man möchte meinen, dass einen so etwas als Familie näher bringt, fester zusammenschweißt. Weit gefehlt. Ich weiß noch genau, wie ich weinend im Bett lag und betete, der liebe Gott möge meinen Bruder wieder gesund machen. Aber meine kindliche Logik sagte mir, dass ich mir das sparen konnte. Einmal habe ich ihn danach noch gesehen. Es wäre besser gewesen, ich hätte ihn so nicht sehen müssen und ihn stattdessen so in Erinnerung behalten können, wie er vor der Erkrankung gewesen war. Durch die Therapieversuche war er stark aufgedunsen und es gab keine Körperstelle, an dem ihm keine Haare wuchsen, so dass er aussah wie ein Schimpanse, der an Schläuchen hing, weil er laufend Infusionen bekam. Ans Gehen war nicht mehr zu denken, dazu war er viel zu schwach. Ich erinnere mich noch an einen Besuch bei ihm in der Poliklinik. Es war ein paar Tage vor Weihnachten und ich habe gesehen, dass er an seinem Adventskalender bereits das 24. Türchen geöffnet und danach wieder verschlossen hatte, so gut er es eben konnte. Unsere darauffolgende Unterhaltung werde ich im Leben nicht vergessen. Ich erklärte ihm, dass das Christkind sehr traurig wäre und weinen würde, wenn man das 24. Türchen vor dem Heiligabend öffnete. Darauf antwortete er grinsend, dass das gar nicht stimme, weil es nämlich gelacht habe. Und tatsächlich, stolz zeigte er mir, dass er recht hatte, öffnete das Türchen und darin abgebildet war ein lachendes Christkind. Die Schokolade hatte er schon gegessen. Während die Suche nach einem geeigneten Knochenmarkspender damals auf Hochtouren lief, hielt sich mein Onkel väterlicherseits, der als potenzieller Spender in Frage gekommen wäre, in Spanien auf. Er weigerte sich, auf seine Kosten anzureisen, um sich testen zu lassen, und meinen Eltern fehlte das nötige Kleingeld, um ihn mal eben einfliegen zu lassen. Somit wurde ein möglicher Lebensretter von der Liste gestrichen. 2 Monate später fand die Beerdigung statt. Es war ein trister, kalter, nebliger Tag im Februar, und es waren nicht wenige Leute auf dem Friedhof. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich Vater nirgends gesehen habe. Später entdeckte ich ihn ziemlich weit hinten in der Menge in Begleitung 2 Männer, die, wie ich viel später erfahren sollte, Polizisten in Zivil waren und es ihm ermöglicht haben, der Beerdigung seines Sohnes beizuwohnen. Scheinbar wussten alle außer mir und meinem Bruder, was da vor sich ging. Hätte ich es damals schon gewusst, ich wäre vermutlich an Ort und Stelle vor Trauer und Scham im Erdboden versunken. Im Jahr zuvor war ich aufs Gymnasium gewechselt, wo ich große Probleme hatte, mich zurechtzufinden. Nirgends konnte ich mithalten, weder was Klamotten noch den fahrbaren Untersatz meiner Eltern oder unsere Wohnsituation betraf. Und jetzt hatten sie einen weiteren Grund, mich auszugrenzen. Oh, schau mal, da kommt die mit dem toten Bruder und dem Knasti als Vater. Dazu an anderer Stelle mehr. Nach der Beerdigung durfte ich mir im Biologieunterricht einen präparierten Schmetterling aussuchen, den ich auf den Namen meines verstorbenen Bruders taufte. Es war ein Himmelsfalter. Die Krankheit meines Bruders hatte meine Mutter sehr verändert. Damals konnte ich es nicht wirklich nachvollziehen. Niemand hat mit uns darüber gesprochen oder uns etwas erklärt. Alles, was auch nur im Entferntesten mit dem Thema zu tun hatte, wurde totgeschwiegen. Bis meine Mutter eines Tages mehr oder weniger nebenbei einen folgenschweren Satz fallen ließ. »Ihr beide seid schuld am Tod eures Bruders und jetzt geht mir aus den Augen!« Und das taten wir. In den folgenden Wochen, Monaten und Jahren wurden wir zunächst mit Verachtung und später immer öfter mit Schlägen bestraft. Das war auch die Zeit, in der ich wieder dieses seltsame Funkeln in den Augen meiner Mutter entdeckte, das ich nie zuordnen konnte und wusste, die machte das nicht, weil sie nicht anders konnte, sondern weil es sie aufgeilte. Ich sollte noch oft zu spüren bekommen, dass der Grat zwischen Bestrafung auf der einen und Lust auf der anderen Seite ein schmaler ist. Erst als sie sich nicht mehr traute, uns zu schlagen, weil wir mit der Zeit größer und stärker wurden, lebte sie ihre Lust mit diversen Partnern aus. Was es mit einem Kind anrichtet, das mitbekommt, wie eine Frau verschiedene Männer grün und blau schlägt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Heute verstehe ich es ansatzweise, beziehungsweise versuche, es zu verstehen. Zudem sehe ich vieles aus einer anderen Perspektive. Meine Mutter hätte damals Hilfe gebraucht, Stattdessen hat sie ihren Kummer und Schmerz zuerst in sich hineingefressen, später hineingesoffen und all ihre Wut auf Gott und die Welt an uns ausgelassen. Hals- und Beinbruch. Streit war bei uns an der Tagesordnung. Mit einer Mutter, die sich selbst keine Fehler eingestehen konnte und es bis heute nicht kann, kein Wunder. Ich war etwa 11 Jahre alt, als ich herausfand, dass man sie besser nicht herausforderte oder sie darauf hinwies, dass sie, wie so oft, im Unrecht war. Thema des Streits war wieder einmal, dass ich ihr widersprach und nicht umgehend erledigte, was sie mir befohlen hatte. Das kam zunehmend häufiger vor, denn aus Erfahrung wusste ich, dass ich mir so oder so Schläge einfangen würde, weil man es ihr nur schwer recht machen konnte. Also konnte ich es genauso gut gleich bleiben lassen. Wenn ihr die Worte ausgingen, wurde sie laut. Und wenn das nichts half, dann wurde sie aggressiv. Und wenn sie das nicht ans Ziel brachte, wurde sie gewalttätig. Als ich sah, wie sie mit ihren 2 Zentnern an Schwungmasse auf mich zugestürmt kam, tauchte ich geschickt unter ihr durch und wollte das Weite suchen. Ich war schon am Treppenabsatz angekommen und gerade auf dem Weg nach unten, als ich einen Stoß in meinem Rücken spürte, der mir zusätzlichen Antrieb verlieh und mich schneller die Treppe hinunter beförderte, als mir lieb war. Später im Krankenhaus erzählte sie, ich wäre wieder einmal zu schnell unterwegs gewesen. Tja, kein Wunder, dass das irgendwann mal passieren musste. Für ihren Stoß verpasste man mir einen Gips, den ich 5 Wochen lang tragen musste, weil mein Bein mehrfach gebrochen war. Und dabei hatte ich noch Glück im Unglück gehabt, denn der Sturz hätte bei weitem schlimmer ausgehen können. Ich erinnere mich heute noch, wie bestialisch mich mein Bein unter dem Gips gejuckt hat. Es war Sommer und ich schwitzte höllisch. Das einzig Gute an meinem gebrochenen Bein war die Tatsache, dass ich während der Zeit, in der ich den Gips tragen musste, täglich von einem Taxi in die Schule gefahren und wieder abgeholt wurde. Nicht immer, aber oft bekam ich, wenn ich verletzt war, von ihr kleine Geschenke. Heute denke ich, dass sie damit ihr schlechtes Gewissen reinwaschen wollte, obwohl ich mir sicher bin, dass diese Frau kein Gewissen hat. An den meisten meiner Erkrankungen oder Verletzungen und auch an denen meiner Geschwister trug nämlich eindeutig sie die Schuld. Verleihkind. Da ich mit 12 oder 13 Jahren dank meiner zahlreichen Einsätze im elterlichen Haushalt bereits vielseitig nutzbar war, kam es nicht selten vor, dass meine Eltern mich gern überall herumreichten. Ich war tatsächlich universell begabt, konnte schon tapezieren, kochen, putzen, mit einer Bohrmaschine umgehen und vieles mehr. Klingt seltsam, war aber so. Da sich quasi keiner wirklich um uns bemüht hat, haben wir von klein auf vieles allein und vor allem selbst gemacht. Ich ging mit 3 Jahren allein und zu Fuß zum Bus, der mich in den Kindergarten brachte. Zur Grundschule gingen wir selbstverständlich auch allein. Meine Eltern hatten zwar ein Auto und mein Vater arbeitete in der Nähe, aber nie sah jemand die Veranlassung, uns irgendwohin zu begleiten oder gar zu fahren. Bei Wind und Wetter, egal wie alt wir waren, machten wir unser Ding allein und zu Fuß. Es kam nicht selten vor, dass ich an gefährlichen Ecken vorbei musste. Oft war mir auch nicht wohl, aber es half ja nichts. Schon mit 6 fuhr ich allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu meiner Tante, wenn es mir zu Hause zu viel wurde. Mit 10 saß ich allein im Bürgeramt, um mir einen Kinderausweis machen zu lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Teenager war ich selbstständig und konnte alles, was ein erwachsener Mensch konnte, der eine eigene Wohnung unterhielt. Gab es im Verwandten- oder Bekanntenkreis etwas zu tun, war meine Mutter ganz schnell als Helferin zur Stelle. Aber sie bot nicht ihre eigene Arbeitskraft an, sondern sie schickte mich. »Ha, die Jasmin, die kann super tapezieren, die macht euch das gern fertig«, sagte sie dann gern. Ob ich das nun wollte oder nicht, ob ich für die Schule zu tun hatte, es juckte sie nicht. Ich hatte zu parieren und wildfremden Leuten ein Wohnzimmer zu tapezieren. Meine Mutter brüstete sich dann gerne damit, was sie für fleißige und geschickte Kinder hätte, die auch noch so hilfsbereit wären. So geschah es, dass ich viele Ferien und Wochenenden damit verbrachte, Tapeten abzureißen, Bauschutt zu schleppen, Rasen zu mähen, Kinder zu sitten, Fensterrahmen zu streichen, Türen abzuschleifen oder für die fette Frau nebenan einzukaufen. »Ah, die Jasmin macht das schon, die kann das ab«, hieß es immer. Sie verlieh mich regelrecht an alle möglichen Leute und strich dafür die Lorbeeren ein. Manchmal bekam ich von den Leuten etwas Geld, das meine Mutter mir immer sofort abschwatzte. Mal brauchte sie es für Essen, mal für Zigaretten oder Strom, mal für Hundefutter. Ihr fiel immer etwas ein und ich fiel immer auf ihre Tränen rein, wenn sie diese Seite aufzog. Ich weiß nicht, woran es lag, ob ich besonders blöd oder jung oder verängstigt war, aber ich hatte nicht die Kraft oder gar den Mumm, mich dagegen zu wehren. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich immer nur versucht, es ihr recht zu machen, damit sie mich lobte und mich mal in den Arm nahm und mir ein paar liebe Worte sagte, wie ich es bei meinen Freunden schon so oft gesehen hatte. Ich musste aber erst älter werden, um einordnen zu können, dass meine Eltern ganz und gar nicht gut mit ihren Kindern umgingen. Viele Schlüsselmomente dazu, die ich in fremden Familien erlebte, haben mir tränenreiche Nächte beschert. Und manchmal weiß ich nicht, was mich heute mehr belastet. Die Tatsache, dass ich irgendwann gemerkt habe, was falsch lief, oder die Tatsache, dass ich mein Leben so lange als normal empfand. Auch heute als erwachsener Mensch regt es mich auf, wenn Leute einfach anderen empfehlen, sich an mich zu wenden, wenn sie wissen, dass ich es beherrsche, obwohl ich vielleicht gar keinen Bock darauf habe. Und dann merke ich, dass dieses Verhalten auf mich abgefärbt hat, denn noch vor einer guten Stunde habe ich das Gleiche mit meiner besten Freundin gemacht. Ich habe ein Problem, mit dem sie nichts am Hut hat, an sie weitergeleitet, obwohl sie selbst genug zu tun hat. Wenn du das hier hörst, es tut mir leid, ich arbeite an mir, fühl dich gedrückt. Nachwuchs Nummer 4. An einem Tag im Oktober 1996 erblickte meine kleine Schwester das Licht der Welt. Ein Unfall, wie meine Mutter nicht müde wurde, immer und immer wieder zu betonen. Ihr Vater war ein großgewachsener Mann um die 40, den meine Mutter 10 Monate vorher über eine Kontaktanzeige kennengelernt hatte. Natürlich musste kurz vor der Entbindung noch geheiratet werden, damit das Kind einen ordentlichen Namen bekam. Was meine Mutter nicht wusste, war, dass sie sich jemanden ins Haus geholt hatte, der ihr in allen Belangen das Wasser reichen konnte. War sie eine Hexe, war er der Teufel. Die beiden waren wie Feuer und Wasser, konnten nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Eine toxische Beziehung wie aus dem Lehrbuch. Leidtragende waren wieder einmal wir Kinder. Schon bald wurden meine Aufgaben im Haushalt, die aus Zigaretten holen, wäre ich doch nur verschwunden, einkaufen, putzen, waschen, aufräumen, kochen bestanden, um einige weitere ergänzt. Windeln wechseln, Baby umziehen, waschen, Fläschchen machen, füttern. Und das alles, bevor ich zur Schule musste. Ach ja, ein Pausenbrot brauchte ich auch noch. Ich gewöhnte mich relativ schnell an meinen neuen Tagesablauf, der sich jedoch bald in meinen schulischen Leistungen niederschlug. Den fehlenden Schlaf musste ich im Unterricht nachholen. Wie es zu diesem akuten Schlafmangel kam, darauf gehe ich in der übernächsten Episode ein. Wo ich auch hinging, meine kleine Schwester war überall im Kinderwagen mit dabei. Freibad, Volksfest, Geburtstagsfeier, keine Party ohne sie. Natürlich alles im vernünftigen Rahmen, aber ich konnte nirgends ohne sie hin. Hätte ich sie allein zu Hause gelassen, nicht auszudenken, was passiert wäre oder vielmehr nicht passiert wäre. Es hätte sich schlicht niemand um sie gekümmert. Ich habe meine kleine Schwester sogar mit zu meinem damaligen Freund genommen, um sie nur ja nicht allein zu Hause zu lassen. Zu Hause, das war kein Ort für ein kleines Mädchen wie sie. Die verschwundene Wäsche. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es erst gestern gewesen. Eilig suchte ich ein paar Dinge zusammen, weil ich die Nacht bei meinem Freund verbringen wollte. Zuvor wollte ich noch eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine packen, damit ich diese am nächsten Tag gleich aufhängen konnte und nicht erst warten musste, bis die Maschine fertig war. Die heutigen Geräte waschen ja in Rekordzeit, damals waren da locker 2-3 Stunden weg. Ich schnappte mir meinen Wäschekorb mit der Schmutzwäsche und ging in das alte, inzwischen als Waschküche genutzte Bad meiner Oma. Beim Sortieren der Wäsche fiel mir auf, dass Unterwäsche und Socken fehlten. Und zwar nicht nur ein paar Sachen, sondern alle. Leider hatte ich nicht mehr allzu lange Zeit, um mir großartige Gedanken darüber zu machen, sondern schaltete die Maschine ein und ging zur Straße, wo mein Freund bereits auf mich wartete. Endlich mal wieder einen Tag nicht zu Hause verbringen zu müssen. Diese Tage zelebrierte ich. Die Mutter meines Freundes bekochte uns immer, und so fremd diese Situation auch für mich war, ich freute mich stets aufs Neue darauf. Ein paar Tage später erwischte ich meine Mutter dabei, wie sie etwas Weißes, das in eine durchsichtige Tüte verpackt war, in einem großen Kuvert verschwinden ließ. Blöd war ich nicht, und am liebsten hätte ich sie sofort zur Rede gestellt, aber wer wusste schon, ob die Situation dann nicht wieder eskaliert wäre. Also tat ich stattdessen so, als hätte ich nichts gesehen, was mir gelinde gesagt nicht leicht fiel, als ich sah, was meine Mutter tat, bevor sie das Kuvert schloss. Sie öffnete den Beutel, roch daran und verschloss ihn danach wieder. Unglaublich, schoss es mir in den Sinn, gefolgt von einem ekelhaft. Schockiert zog ich mich in mein Zimmer zurück und bot ihr später an, den Brief mitzunehmen, weil ich ohnehin in die Stadt müsse. Ich war mir zwar sicher, dass sie mich sowieso geschickt hätte, aber sicher war sicher. Ich schwang mich aufs Rad und fuhr außer Sichtweite. Erst als ich mir absolut sicher war, dass mich niemand beobachtete, zog ich meine Kippen aus der Tasche und zündete mir eine an. Die brauchte ich zur Beruhigung. Noch konnte ich mir keinen rechten Reim darauf machen, aber ich war mir 100%ig sicher, dass das mein Tanga gewesen war, den Mutter da in einen Druckverschlussbeutel verpackt in dem Kuvert verschwinden ließ. Hin und her gerissen betrachtete ich den weichen Umschlag in meinen Händen. Soll ich oder soll ich nicht? Ich sollte. Etwas in mir wollte Sicherheit, bevor ich etwas anzettelte, aus dem ich so schnell nicht mehr rauskam. Mit zunehmendem Alter ließ mich Mutter größtenteils in Ruhe. Solange ich Botengänge für sie übernahm, mich um meine kleine Schwester kümmerte und den Haushalt schmiss, war die Welt halbwegs in Ordnung. Die werte Frau Mutter zog es vor zu schlafen, bis ihr die Sonne in den Hintern schien. Von mir aus, wenn es nur bedeutete, dass ich von ihrer Seite aus nichts zu befürchten hatte. Zurück zum Kuvert. Ich öffnete vorsichtig die selbstklebende Lasche, um sie hinterher wieder verschließen zu können. Mit zitternden Fingern fischte ich den Beutel heraus und stellte fest, was ich ohnehin schon wusste. Meine Mutter verschickte fleißig meine getragene Wäsche. Mit im Kuvert lag ein handgeschriebener Zettel, eine Art Preisliste, und ich staunte nicht schlecht, als ich sah, dass sie für die Teile je nach Tragedauer zwischen 25 und 50 Mark kassierte. Diese vermaledeite Drecksau! Aber was wunderte ich mich überhaupt? Jemand, der nicht für Arbeit geschaffen war, griff schließlich nach jedem noch so kleinen Strohhalm und schreckte nicht mal davor zurück, die getragene Unterwäsche der eigenen Tochter zu verschachern. Klar, ihre XXXXL-Schlüpper hätte niemand gewollt. Das konnte ich niemandem erzählen. Oh Gott! Ich brauchte eine weitere Zigarette und dann noch eine und dann noch eine, um meine Entdeckung zu verdauen. Ich musste mir einen Plan zurechtlegen, wie ich sie später darauf ansprechen würde. Außerdem brauchte ich neue Wäsche, denn ich hatte ja keinen Schrank, in dem frische Kleidung nachwuchs. Nachher, wenn ich zurückkehrte, würde ich sie darauf ansprechen, was ich auch tat. Zuerst bestritt sie alles, aber als sie merkte, dass sie mit dem Rücken an der Wand stand, knickte sie schließlich ein und gab es zu. Wusste ich es doch! Sie bot mir an, bei NKD neue Wäsche zu besorgen und mich an ihrem Geschäftsmodell zu beteiligen. Da ich noch zur Schule ging und in meinem bisherigen Leben noch keinen Pfennig Taschengeld erhalten hatte, witterte ich eine Chance, das Geld für meinen Führerschein schneller zusammenzubekommen. Pro Wäschestück bot sie mir sagenhafte 5 Mark an, da sie schließlich in Pornoheften inserieren musste und die Anzeigen schweineteuer waren. Zudem kümmerte sie sich um den Versand und die Versandmaterialien. Ich willigte zähneknirschend ein, denn wenn ich in naher Zukunft mobil sein und die Biege machen wollte, brauchte ich Kohle. Sollte der Alten ihr Anteil im Hals stecken bleiben. Heimarbeit. An einem Samstagabend wurden unzählige Paletten bei uns zu Hause in der Einfahrt abgeladen. Bei näherer Betrachtung stellte ich fest, dass es sich um Kataloge oder Prospekte handelte, die hüfthoch gestapelt und mit einer Art Klarsichtfolie umspannt waren. Als würde nicht schon genug Unrat bei uns im Hof herumliegen, musste jetzt auch noch alles mit Paletten zugestellt werden. Ich dachte mir nichts weiter dabei, ging ins Haus und erledigte mechanisch meine Aufgaben. Nachdem alles getan war, wollte ich noch eine Runde mit meiner kleinen Schwester spazieren gehen, doch dazu sollte es nicht kommen. Die Hausherrin pfiff uns zurück, dann holte sie noch meinen Bruder hinzu. Sie deutete auf die Paletten, es mussten bestimmt 10 oder mehr gewesen sein, und erklärte uns, was wir zu tun hatten. Die kommende Woche in die Schule gehen schon mal nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits 15 Jahre alt, also lag bei mir vermutlich keine Kinderarbeit vor, wohl aber bei meinem Bruder, der erst 14 war. Mutter meldete uns beide eine Woche lang krank. So lange hatten wir Zeit, uns um die Prospektware zu kümmern. Folie aufschneiden, Prospekte entnehmen, Lospäckchen mit Klebepunkten aufkleben, nach Postleitzahlen in Boxen sortieren, die Namen und Adressen waren aufgedruckt und diese stapeln. Nach 3 Tagen war unsere Garage, in der ohnehin nie ein Auto stand, bis unter die Decke voll mit Kisten. Aber tausende Prospekte und Kataloge, liebevoll von Kinderhand bis tief in die Nacht hinein beklebt und sortiert. Unser Lohn? Nichts. Die Kohle schob Mutter ein, rückwirkend betrachtet ein geniales Geschäftsmodell. Für den Fall, dass du dich fragen solltest, warum wir uns nicht geweigert haben. Zum einen wussten wir es nicht besser, und zum anderen war absehbar, was passieren würde, wenn wir nicht parierten. Also lieber das kleinere Übel in Kauf nehmen, als wieder wochenlang nicht sitzen zu können. Schwarzer Nebel, 1996. Erst sehr spät, mit etwa 15 oder 16 Jahren, habe ich den schwarzen Nebel gesehen, der Personen wie meine Mutter umhüllt. Anderen gegenüber nach außen hin zwanghaft lustig und fröhlich erscheint, das Innere aber in Form eines schwarzen Nebels nach außen gekehrt. Ähnlich wie bei Pig Pen, der immer schmutzige Junge von den Peanuts. Wesentlich früher lernte ich dagegen den Ausdruck in ihren Augen zu lesen. Da war so eine Art Blitzen oder Funkeln, das ich nicht zuordnen konnte, kurz bevor sie wieder zur Tat schritt. Wenn ich heute die wenigen noch existierenden Fotos von mir betrachte, lache ich auf keinem davon. Auf den ersten Blick wirke ich wie ein ganz normales Mädchen, ein bisschen in sich gekehrt und melancholisch vielleicht. Aber wenn man etwas genauer hinsieht, kann man hinter die Fassade blicken. Hätte mich auch nur eine Person jemals gefragt, wie es mir wirklich ging, ich wäre vermutlich mit allem herausgeplatzt. Natürlich ist das jetzt ein grober Rückschaufehler, denn hinterher ist man bekanntlich immer schlauer, wie man so schön sagt. Wer weiß, ob ich den Mumm gehabt hätte, meiner Mutter in den Rücken zu fallen, vermutlich nicht, denn ununterbrochen schwebte das Damoklesschwert über mir. Zu jeder Sekunde wusste ich, was mit mir geschehen würde, wenn ich nur den Mund aufmachte, denn sie wurde nicht müde, es uns Kindern immer und immer wieder einzubläuen. Von der Hand in den Mund. Wir waren nicht unbedingt bettelarm, aber wir hatten auch nicht viel und konnten uns keine großen Sprünge leisten. Mein Vater brachte das Geld nach Hause und meine Mutter tat ihr Bestes, es auszugeben. Sehr viel Geld investierte sie in ihre geliebten Kramläden, die irgendwann überall wie Pilze aus dem Boden schossen. Überall, wo es billig Ramsch oder Sonderposten zu ergattern gab, war meine Mutter am Start. So ergab es sich, dass sie in ihrem Kleiderschrank im Schlafzimmer ein wahres Sammelsurium an Kleinigkeiten hortete. Das meiste davon diente als Geschenke für alle möglichen Leute oder verwandte Kinder. Meine Mutter schenkte, verpackte und schleimte sich regelrecht überall ein. Auswärts war sie als großzügige, herzliche Mama bekannt. Wer meine Mutter wirklich kennt, weiß, dass sie nie etwas ohne Hintergedanken tut. Es gelang ihr immer, es so zu bewerkstelligen, dass genügend Leute in ihrer Schuld standen, um ihr eine große Auswahl möglicher Helfer in Notsituationen zu sichern. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit hier, einer Näharbeit dort, ja, sie kann schneidern wie der Teufel, und kleineren Gefälligkeiten machte sie sich überall beliebt und unentbehrlich. So gab es immer Helfer bei Umzügen, Renovierungen und Geldsorgen. Leider konnte mein Vater das Geld nicht so schnell verdienen, wie sie es ausgab, und oft fand ich sie weinend am Küchentisch vor, weil sie die Rechnungen nicht bezahlen konnte. In solchen Momenten tat sie mir leid, ich hätte alles für sie getan, und das tat ich im Grunde auch. Gab es zu besonderen Anlässen mal Geld von Verwandten, so lieferte ich alles bei meinen Eltern ab. Was zu Geld gemacht werden konnte, wurde verkauft. Ich bekam einmal zu Weihnachten von meinen Großeltern ein Catcar, davon gibt es noch Bilder. Ich habe dieses großartige Teil nach Heiligabend nie wieder gesehen. Es hieß später, wir hätten nicht damit spielen wollen, dann sei es im Keller gelandet und einem Wasserschaden zum Opfer gefallen. Heute sind wir natürlich schlauer. Es wurde augenblicklich als wie neu verkauft. Das gleiche Schicksal erlitten auch die von meinem Opa selbst gebaute, begehbare Kinderpost und das riesige Puppenhaus mit zahlreichen handgemachten Möbeln. Ich schätze, die Lego-Eisenbahn mit allen Schikanen, die mein Bruder bekam, hat auch schnell den Besitzer gewechselt. Wir lernten schnell, dass schöne Geschenke oder auch Geldgeschenke uns nie wirklich gehörten. Irgendwann gingen wir auch zur Kommunion, bei deren Feier man sehr viel Geld und auch Schmuck von den geladenen Gästen bekam. Ich muss nicht weiter erklären, dass ich von meinen Geschenken nie wieder etwas gesehen habe. Meine Mutter nahm die Briefumschläge gleich an sich und verkündete, das Geld für mich aufzubewahren, bis ich damit umgehen könne. Ich erinnere mich noch haargenau an all den Schmuck, den ich geschenkt bekam, weil ich ihn intensiv bewunderte und seinen Anblick in mich aufsog, bevor ich ihn nie wieder sah. Es waren eine Halskette aus Weißgold mit einem ebensolchen Kreuz daran, in das edelsteinförmige Muster graviert waren. Ein Ring aus Weißgold mit einem kleinen Diamanten in einer hübsch geschwungenen Fassung, ein dazu passendes Armband und Ohrringe. Alles weg. Als mein jüngerer Bruder nach mir seine Kommunion feierte, hatte er zuvor aus meinem Unglück gelernt. Er ließ sich seine Geschenkumschläge nicht wegnehmen und es gelang ihm tatsächlich, das ganze Geld, stolze 850 Mark, für sich zu behalten und zu verstecken. Meine Mutter stellte die ganze Wohnung auf den Kopf, fand es aber nie. Mein Bruder ließ mich daran teilhaben und schenkte mir immer wieder Süßigkeiten oder Kleinigkeiten, die zu Hause nicht auffallen würden. Als ich 15 war, verdiente ich endlich eigenes Geld, musste aber auch ständig alles vor meiner Mutter verstecken. Es war sehr anstrengend. Wir bekamen damals richtige Lohntüten, also einen Briefumschlag mit einer Abrechnung und Bargeld. Ich musste mir dauernd neue Verstecke einfallen lassen. Fand sie es nicht, saß sie wieder weinend am Küchentisch und brachte mich dazu, ihr etwas zu geben. Es war immer das Gleiche und wiederholte sich wie eine Gebetsmühle. Irgendwann wurden die Lohnzahlungen dann auf Überweisung umgestellt. Ich eröffnete mein erstes Konto und hatte von da an keine Probleme mehr, mir Geldverstecke auszudenken. Allerdings häuften sich dafür von nun an die Küchentischmomente. Und das hat sich lange Zeit nicht geändert. Befreiungsschlag. Meinen Auszug von zu Hause hätte ich mir immer irgendwie spektakulärer vorgestellt. Mit einem großen Knall oder einem riesigen Streit, wie sie bei uns eigentlich auf der Tagesordnung standen. Ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, an dem es friedlich zugegangen wäre oder nicht irgendjemand von uns Kindern wieder eins aufs Maul oder den Hintern bekommen hat. Manchmal schämte ich mich, weil ich mich insgeheim freute, dass ich an einem Tag, an dem es etwa meinen Bruder erwischte, mal Pause hatte und durchatmen konnte. Wofür ich mich auch schäme, ist, dass ich meine kleine Schwester zurücklassen musste, als ich auszog. Ich hätte sie unmöglich mitnehmen können. No way. Ich war 17 Jahre alt und gerade mal im dritten Lehrjahr. Anschließend wollte ich auf die Boss gehen, um mein Fachabitur zu machen. Da war eine Zweijährige das Letzte, das ich gebrauchen konnte. Mein Herz blutete, als ich sie hilf- und schutzlos zurückließ. Klar, mein Bruder war noch da, aber was sollte der schon ausrichten? 2 Jahre lang habe fast ausschließlich ich mich um das kleine Mädchen gekümmert, von dem Mutter nie müde wurde, es als Unfall zu titulieren. Was mich ein wenig beruhigte, war die Tatsache, dass Großmutter sich aus irgendeinem Grund noch besser um sie kümmerte als um uns, als wir noch klein waren. Später erfuhr ich dann auch den Grund. Sie konnte meinen Vater nicht leiden, den meiner kleinen Schwester hingegen schon. Ich packte meine wichtigsten Sachen und weg war ich. Nur meiner Schwester zuliebe habe ich noch alle heiligen Zeiten mal nach dem Rechten gesehen. Ansonsten lebte ich von diesem Zeitpunkt an 45 Kilometer weiter östlich, weit genug weg, damit nur ja Mutter nicht mal eben plötzlich auf der Matte stand. Eingezogen bin ich bei meinem damaligen Freund, den ich 4 Jahre später auch heiratete, mein erster Mann und Vater meines Sohnes. Mein Sohn kennt meine Mutter übrigens nicht. Sie existiert in seiner Welt nicht, und das ist auch gut so. Schlimm genug, dass sie das Leben ihrer 3 überlebenden Kinder nachhaltig so negativ geprägt und gefährdet hat. Da musste sie nicht auch noch ihren Enkel in die Finger bekommen. In meiner neuen Familie, auf Zeit, das wusste ich damals nur noch nicht, wurde ich herzlich aufgenommen, und die ersten paar Jahre war alles wie in einer Art Traum, zu schön, um wahr zu sein. Ständig hinterfragte ich alles, lernte Dinge kennen, die für andere völlig normal waren, für mich hingegen absolutes Neuland. Am Tisch zusammensitzen und essen? Sowas gab es bei uns nicht. Jeder hat dann gegessen, wenn er Hunger hatte und wo er wollte oder wo gerade Platz war. Ich war tatsächlich in dem Glauben, die perfekte Familie gefunden zu haben. Ich, die ich mich jahrelang immer habe anpassen müssen, passte plötzlich irgendwo rein, ganz ohne Gegenleistung oder Erwartungen. Wie es hier weiterging, kann man in Toxic, wenn Liebe vergiftet, nachlesen. Die Kurzversion: Meine Schwiegermutter ist zu einer Art Mutter für mich geworden und hat mich bitter enttäuscht, woraufhin ich verschwinden musste, bevor alles zu spät war und alles den Bach runterging. Wieder eine bittere Enttäuschung. Pflegegrad und Haarausfall. Meine Mutter war nicht nur zu uns Kindern fies, gemein und radikal brutal. Sie machte auch vor ihrer eigenen Mutter nicht Halt. Eines Tages zog sich Großmutter einen Oberschenkelhalsbruch zu, von dem sie sich nicht mehr wieder erholen sollte. Sie war damals etwa 75 Jahre alt, bis zu ihrem Sturz noch fit gewesen und hatte sich selbst versorgt. Opa war ein Jahr zuvor gestorben. Aus verschiedenen Gründen war ich nicht auf der Beerdigung. Ich hatte mich später in aller Ruhe von ihm verabschiedet. Großmutter wurde der Einfachheit halber bei Mutter einquartiert, damit diese sich um sie kümmern konnte. Warum sich Großmutter nicht dagegen wehrte, weiß ich bis heute nicht. Eigentlich hätte sie wissen müssen, zu was ihre Tochter fähig war. Vielleicht hatte sie es auch verdrängt oder war zu dem Zeitpunkt doch nicht mehr so fit auf der Platte, wie sie uns glauben ließ. Jedenfalls habe ich einige Wochen später bei einem meiner Besuche, bei denen ich in mehr oder weniger großen Abständen nach meiner kleinen Schwester sah, mitbekommen, dass eine Prüfung des Pflegegrads anstand. Redselig, wie meine Mutter aufgrund ihres Alkoholpegels war, hatte sie dabei etwas erzählt, das mir die Haare zu Berge stehen ließen. Die Überprüfung sollte noch am selben Tag stattfinden, und ich wunderte mich schon, warum Großmutter nirgends zu sehen war, hatte mir jedoch erst nichts dabei gedacht. Dann sah ich die Packung Schlafmittel auf dem Tisch und zählte eins und eins zusammen. Mutter stritt es nicht einmal ab. Sie hatte Großmutter mit einer gehörigen Portion Schlafmittel ruhig gestellt, um der prüfenden Person gegenüber nachweisen zu können, dass die alte Frau nur noch im Bett lag und schlief und sonst zu nichts anderem mehr in der Lage war. Ein eiskaltes Schaudern lief mir den Rücken hinunter, und ich erkannte einmal mehr, dass sich meine Mutter niemals ändern würde. Im Gegenteil, ihre Methoden wurden immer fragwürdiger und krimineller. Was soll ich sagen? Sie ist damit durchgekommen und hat mehr Pflegegeld kassiert. Eine Zeit lang hat einer meiner Cousins, der mich nie angetatscht hat, zusammen mit seiner Frau bei uns im Haus im ersten Stock gewohnt. Dort hatten sie es sich gemütlich eingerichtet und lebten dort, bis ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kam. Dann wurde es platztechnisch zu eng und sie zogen zu seinen Eltern ins Dachgeschoss, wo Platz für 2 Kinderzimmer war. Eines Tages, als sie noch bei uns im Haus lebten, kam es zu einem folgenschweren Streit zwischen meiner Mutter und der Frau meines Cousins. Worum es ging, weiß ich heute nicht mehr. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es wohl nur eine Lappalie war. Meine Mutter schien das anders zu sehen und wähnte sich im Recht. Einstecken konnte sie nie besonders gut, austeilen dafür umso besser.

Brennende Mülltonnen und ausgesetzte Hundebabys waren wohl wichtiger. Jedenfalls arbeiteten wir eng mit dem Jugendamt zusammen. Meiner Schwester wurde eine Betreuerin zur Seite gestellt, die ihr in Behördendingen und bei der Stellung von Anträgen usw. behilflich war. Eines Tages sprach ich die Betreuerin auf die Ungeheuerlichkeit an, wie man unserer Mutter bitte ein Pflegekind anvertrauen könne, wo sie doch schließlich genau wüssten, was vorgefallen war. Schulterzuckend meinte die Mitarbeiterin des Jugendamts nur: »Tja, Mai, wir haben in Deutschland halt zu wenig Pflegefamilien. Was soll man dazu noch sagen?« Fazit: Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, hätte ich nicht dieses Leben durchlaufen. Rückblickend hat mich der ganze Horror auf etwas vorbereitet, womit ich niemals gerechnet hätte. Ein selbstbestimmtes Leben, in dem ich auf nichts und niemanden angewiesen bin. Jetzt kann man darüber geteilter Meinung sein. Manche lieben es, umhegt und umsorgt zu werden, vermutlich weil sie es von Kindesbeinen an so gewöhnt sind. Wer könnte diesen Menschen einen Vorwurf daraus machen? Ich kannte dieses Gefühl lange Zeit nicht. Geborgenheit, Liebe, Wärme. In diesen Genuss kam ich erst viel später. Fast zu spät, könnte man meinen. Manchmal wird es mir heute noch zu viel, wenn man mir zu sehr auf die Pelle rückt, und ich lasse auch nur bestimmte Leute an mich ran. Ich versuche zwar immer offen auf neue Bekanntschaften zuzugehen und habe auch keine Probleme damit, Freundschaften zu knüpfen, aber viele davon bleiben oberflächlich. Die, die meine Geschichte kennen, kann ich an zwei Händen abzählen, aber es werden täglich mehr. Wäre mir eine schönere Kindheit lieber gewesen? Vielleicht. Vieles wäre einfacher gewesen oder auch nicht. Wer weiß das schon? Aber wer wäre ich, wenn ich all den Leuten aus meiner Familie und der Nachbarschaft, die mich haben spüren lassen, dass ich unerwünscht war und heute noch bin, ihr falsches Handeln zum Vorwurf machen würde? Im Prinzip waren sie der Meinung, das Richtige zu tun. Und warum? Weil es ihnen nicht viel anders ergangen ist als mir. Ich war die Erste aus der Familie, die sich geschworen hat, es anders zu machen, weil ich gesehen habe, dass es auch anders geht. Dazu gehört meiner Meinung nach auch, nicht länger über diese Vorfälle zu schweigen. Ich habe mich viel mit anderen Betroffenen unterhalten, deren Eltern und Großeltern zum Teil nicht mehr leben, und die sagten alle: Über Tote spricht man nicht schlecht. Ist das eine Entschuldigung? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke ganz klar, nein. Vielleicht liegt meine nüchterne Betrachtungsweise darin begründet, dass ich mich selbst nicht so wichtig nehme. Ich habe vieles mit einer Art schrägem Humor verarbeitet, was mir rückblickend sehr geholfen hat. So gesehen bin ich nur ein Furz im Wind, der ebenso schnell verschwinden wird, wie er die Bühne des Lebens betreten hat. Vielleicht schaffe ich es, die ein oder andere Spur zu hinterlassen, vielleicht auch nicht. Lange Zeit habe ich meinen Wunden Zeit zum Heilen gegeben, habe den Schmerz und die Wut zugelassen. Und das ist auch wichtig. Ich habe mich nicht davor verschlossen, sondern immer das Beste aus meiner Situation gemacht. Manchmal war es nicht das Beste, aber hier und da war es richtig, das Falsche zu tun. Meine Erfahrungen zu Papier zu bringen, war mein letzter großer Schritt der Genesung. Damit ist das Thema für mich erledigt. Mögen das Buch und das Hörbuch möglichst viele Menschen erreichen und sie für Missbrauch und Misshandlungen an Schutzbefohlenen sensibilisieren. Für ein Kind gibt es nichts Schlimmeres, als einer schrecklich netten Familie auf Gedeih und Verderb ausgesetzt zu sein. Nach außen hin erscheinen diese Familien nett, wie der absolute Durchschnitt, aber was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, mag sich kaum jemand vorstellen. Leider ist es tatsächlich so, dass wer schon als Kind Opfer von Missbrauch und Misshandlung wurde, in seinem späteren Leben ebenso Opfer sein wird. Ständig versucht man, es allen recht zu machen, weil man nichts anderes kennt. Früher war es eine Strategie, um Schläge und Bestrafungen zu vermeiden. Später ist es eine Strategie, um Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen. Ein Teufelskreis, den man jedoch durchbrechen kann, wenn man das Ganze erstmal durchschaut hat. Um mit der Vergangenheit abschließen zu können, ist es wichtig zu verzeihen. Ich habe mich dazu entschlossen, dass es besser für mich und meine geistige Gesundheit ist, wenn ich allen vergebe, die mir je Unrecht angetan oder mich verletzt, misshandelt und missbraucht haben. Mit all diesen Personen habe ich Frieden geschlossen, jedoch mit einer Zusatzklausel. Ich will keine mehr davon in meinem Leben haben. Sollen die machen, was sie wollen. Ich will das Unkraut nicht in meinem Garten haben. Statistisch gesehen werden jeden Tag 48 Kinder Opfer sexueller Gewalt. Die Dunkelziffer liegt vermutlich wie immer weitaus höher. Jedes Opfer ist eines zu viel. Vergangenheit und was sie mit uns macht. Man sagt, dass man die Vergangenheit ruhen lassen soll, aber ist das wirklich so? Meine beiden Geschwister reden bis heute nicht über das, was vorgefallen ist. Ich akzeptiere das, bin aber der Meinung, dass es nicht richtig ist. Man kann sich von den Fesseln der Vergangenheit befreien, aber nicht, indem man sie totschweigt. Man muss sie aufarbeiten, damit man nicht ständig an Vergangenes denken muss und sich davon beeinflussen lässt. Erst wenn man mit der Vergangenheit abgeschlossen hat, kann man in der Gegenwart leben. Bewusst leben, häufiger im Hier und Jetzt sein, sich von den Fesseln der Vergangenheit befreien. Nicht ständig an Vergangenes denken und sich nicht mit schmerzlichen Erinnerungen quälen. Nicht immer an die Zukunft und daran denken, was uns Schreckliches zustoßen könnte. Mit den Gedanken bei der Aufgabe sein, die wir im Augenblick erledigen. Augenblickliche Erfahrungen nicht bewerten und oder mit vergangenen Erfahrungen vergleichen. Spüren, was sich im Moment in unserem Körper abspielt und wie und was wir fühlen. Uns im Augenblick nicht Sorgen um andere zu machen, sondern ganz bei sich selbst sein. Träume nicht auf irgendwann später verschieben, sondern jetzt verwirklichen. Meistens bemerken wir nicht einmal, welche Gedankenketten in uns ablaufen und wie wenig wir von der Gegenwart mitbekommen. Ständig sind wir damit beschäftigt, was wir heute noch alles erledigen müssen, was morgen ansteht, welche Rechnungen noch zu begleichen sind, warum das Internet schon wieder nicht funktioniert, was die Arbeitskollegen und Nachbarn über uns denken. Hier und da werden wir aus unserer Tretmühle gerissen. Etwa, wenn jemand aus unserem Bekanntenkreis stirbt oder wir selbst erkranken. Erst dann werden wir uns gewahr, uns viel zu lange mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigt zu haben. Möglicherweise bedauern wir, bislang nicht öfter im Hier und Jetzt gelebt zu haben. Besondere Kleidungsstücke oder tolles Geschirr sollten wir niemals für den richtigen Anlass aufheben. Worte wie eines Tages oder irgendwann mal völlig aus unserem Wortschatz streichen. Unseren Liebsten sollten wir viel öfter sagen, dass wir sie mögen und lieben und vor allen Dingen warum. PS. Mama, falls du das hier irgendwann mal hören solltest, als Tochter verzeihe ich dir, als Mutter nicht. Sie hörten Nutzkind, geschrieben von Lamia Floß, gesprochen von Simone Strohmeier. Copyright bei Lamia Floß, veröffentlicht durch Audioparadies.